Warum blieb ich immer aufgespart und das um Haaresbreite am Tod vorbei, wenn nicht, um etwas für sie zu tun? Manchmal habe ich das Gefühl, als könnte ich die ganze Welt auf meine Schultern heben. Aber seine Motive schwankten, wie er Masterman gegenüber selbst zugab. Einmal möchte ich Gutes tun in der Welt, dann wieder scheine ich mich um nichts anderes zu kümmern als um meine eigene Karriere. Mit der ging es allerdings immer weiter nach oben. 1908 ernennt ihn Premierminister Herbert Henry Asquith zum Handelsminister und zwei Jahre später zum Innenminister. Kabinettsrang mit 33 Jahren. Das hatte es seit dem jüngeren Pitt 90 Jahre zuvor nicht mehr gegeben. Man kann sich streiten darüber, wie tief alles ging bei dem erregbaren Churchill und wie schnell er sich auf eine gerade neue Aufgabe stürzte, die ihn oft die vergangene vergessen ließ. Eines hat die Geschichte ihm jedoch konzediert. Seine Tätigkeit an der Seite des gleichgesinnten Schatzkanzlers David Lloyd George in den Jahren von 1908 bis 1911 hat Großbritannien auf den Weg der sozialpolitischen Moderne geführt und sozialstaatliches Denken auf der Insel zu verankern geholfen. Es ist kurios, dass es dazu zweier so unterschiedlicher Geister bedurfte wie Lloyd George, aus armen walisischen Verhältnissen hochgekommen, und des Abkömmlings aus der aristokratischen Familie der Marlboroughs. Freilich, in einem waren sie sich sehr ähnlich. Beide liebten die öffentliche Rede, auch wenn diese dem 11 Jahre älteren Waliser spontan gegeben war, während Churchill, wie wir sahen, sich in mühsamer Arbeit rhetorisch fit machen musste. Violet Bonham Carter hat recht, wenn sie in ihren Erinnerungen schreibt, Churchill habe von dem Kabinettskollegen die Sprache der Radikalität gelernt. Doch war Radikalität Lloyd Georges Muttersprache, während Churchill bei allem Bemühen immer noch anders sprach. Das lag sicher auch an der literarischen Qualität seiner Texte, die eine besonders druckreife Form der Rhetorik anstrebten. Dennoch erkannte Churchill in dem Älteren seinen Meister an. Lloyd George war in seinem ganzen Leben die einzige politische Führungsfigur, die er ohne zu fragen akzeptierte, schreibt Violet Bonham Carter. Ein programmatisches Vorbild nahmen sich beide Minister an dem Modell der bereits unter Bismarck eingeführten deutschen Sozialversicherung. Lloyd George und Churchill hatten sich auf getrennten Besuchen in Deutschland informieren lassen. Eine große Scheibe Bismarckismus schwebte dem jüngeren Minister für sein eigenes Land vor. In einem Brief an Asquith resümierte er, Deutschland mit einem härteren Klima und weniger aufgehäuftem Reichtum hat es geschafft, erträgliche Grundbedingungen für seine Menschen zu schaffen. Das Land ist nicht nur für den Krieg organisiert, sondern auch für den Frieden, während wir bei uns für nichts anderes organisiert sind als für Parteipolitik. Die Liste der Reformen war beeindruckend. Die erste allgemeine Arbeitslosenversicherung, begleitet von Arbeitsämtern nach deutschem Modell. Bessere Arbeitsbedingungen in den Kohlegruben, Arbeitszeitverkürzung und Mindestlohn, Vorschriften zur Unfallverhütung am Arbeitsplatz. Der englische Arbeiter lebe nicht unter Bedingungen von Progress, sondern unter progressiver Degeneration, bemängelte der Handelsminister im Unterhaus. Was unerledigt blieb, weil er 1911 schon wieder ein neues Ressort übernahm, das Marineministerium, überließ Churchill dem Schatzkanzler zur Weiterbehandlung, so die medizinische Versorgung, die Lloyd George in seinen National Insurance Act von 1911 integrierte. Die radikalen Zwillinge, wie man sie bald allgemein nannte, dominierten die Agenda. Dafür fand Beatrice Webb, eine berühmte Sozialistin ihrer Zeit und spätere Mitbegründerin der London School of Economics and Political Science, das treffende Wort. Lloyd George und Winston Churchill haben praktisch das Rampenlicht gestohlen. Nicht nur von ihren Kabinettskollegen, sondern auch von der Labour-Partei. Sie ragen heraus als die fortschrittlichsten Politiker. Sozialprogramme in dieser Fülle bei gleichzeitiger Belastung durch die aus dem Burenkrieg resultierenden Staatsschulden. Das wollte finanziert sein. Beim Wehretat sah Churchill die beste Möglichkeit zu Einsparungen. Wieder einmal, wie schon zu John Brodricks Zeiten 1901. Der frühe und der mittlere Churchill waren Abrüster. was am stärksten in seiner Zeit als Finanzminister hervortreten sollte, zwischen 1924 und 1929, wovon noch die Rede sein wird. Bis 1911 nahm der Sparzwang ihn und Lloyd George fast vollkommen gefangen. Alle Biografen betonen diesen Zug bei Churchill, die Tendenz nämlich, sich in seinen diversen Ressortverantwortungen gelegentlich so total auf die vorliegenden Prioritäten zu konzentrieren, dass das laterale Denken, die Beobachtung von thematischen Nebenkriegsschauplätzen darüber zu kurz kommen konnte. So begriff Churchill als einer der Letzten die Herausforderung durch das Deutsche Reich in der Flottenfrage. Die Sozialgesetze verlangten Kürzungen, darum ging es. Und am meisten brachten Einsparungen im Wehretat ein, besonders bei der Flotte. »Ich hoffe, Sie werden von mir nicht erwarten«, verkündete der Handelsminister 1909 auf einer Großveranstaltung in Manchester, »dass ich einer prahlerischen und sensationellen Politik der Aufrüstung das Wort rede.« Nein, von der Geißel Sir John Brodericks konnte man solches wirklich nicht erwarten. Aber was Churchill damals zu Deutschland zum Besten gab, verwunderte. Behauptete er doch 1908, dass Großbritannien und Deutschland nichts haben, worum sie kämpfen, keinen Preis, um den sie kämpfen, und keinen Ort, an dem sie kämpfen müssten. Sein Kabinettskollege, Außenminister Sir Edward Grey, war empört. Was mischt sich dieser Churchill ständig in die Außenpolitik ein? Und empört reagierte auch das Parlament auf Finanzminister Lloyd George, als dieser in seinem Etat 1908-1909 Hand anlegen wollte an die geheiligten Dreadnoughts, den neuen Typ von Kriegsschiffen. Lloyd George, dem Wahlprogramm seiner Partei folgend, wollte die Dreadnoughts von 6 auf 4 kürzen, was die Tories mit dem Slogan konterkarierten »We want 8 and we won't wait«. Im Parlament und im Kabinett dachte man längst an die deutsche Konkurrenz. Und Lloyd George, vom Kabinett überstimmt, war gezwungen nachzugeben. Die Finanzplanung für den Marineetat wurde entsprechend geändert und Mittel für 8 Dreadnoughts vorgesehen. The People's Budget. Ein Aristokrat gegen die Aristokratie. Woher aber das Geld nehmen? Diesmal halfen keine Kürzungen mehr. Diesmal half nur jenes Mittel, das alle Regierungen in finanzieller Not gerne aus der Tasche ziehen: neue Steuern. Verglichen mit dem Kampf, der darüber zwischen der Regierung und der Legislative losbrach, verblasste selbst der Streit um die Etatmittel für die Marine. Lloyd George nämlich wollte vor allem Grund und Boden der Aristokratie und der Landed Gentry des niederen Adels besteuern. Beide zusammen verfügten über das Gros des Grundbesitzes im Land und stellten zudem die konservative Mehrheit im Oberhaus, das damals Vorlagen der Regierung noch zu Fall bringen konnte. So geschah es auch mit dem People's Budget von 1909. Es wurde abgelehnt. Lloyd George gab nach, zog die Steuer zurück, aber setzte mit einem anderen Hebel an. Er drohte dem House of Lords, seine Macht, dem gesetzgebenden Unterhaus in die Parade fahren zu können, zu brechen. Der Erfolg stellte sich ein, als die Regierung durchblicken ließ, sie wolle durch den König die Zahl der Peers im Oberhaus so weit erhöhen lassen, bis eine liberale Mehrheit herauskommen würde. Erst vor dieser Drohung gab das Oberhaus nach und in einer historischen Abstimmung am 10. August 1911 stimmte es dem Parliamentary Act zu. Es war eine Wasserscheide der britischen Demokratiegeschichte. Die Lords verloren ihre angestammte Macht. Der Streit um das People's Budget wurde für Churchill der Höhepunkt seiner Abrechnung mit den Konservativen und ihrer Stütze im Adel, dem er doch selbst angehörte. Auf vielen Vortragsreisen warb er für die Haushaltsvorlage in einer Art, die einen tiefen Keil zwischen die gewöhnlichen Menschen im Lande und die adligen Mitglieder des Oberhauses trieb und die Tories erschreckte. Welche Töne dieser Nestbeschmutzer da anschlug, in Brandreden wie »The Peers against the People«, »Die Lords gegen das Volk« und »The Industrious Classes against the Idle Rich«, »Die fleißigen Arbeiterklassen gegen die reichen Müßiggänger«, das belegte erneut, wie weit Churchill sich vorwagen konnte, wenn ein Thema ihn vollkommen gefangen nahm. In seinem früheren Wahlkreis Oldham machte er sich zum Beispiel lustig über Lord Curzon, den damaligen Vizekönig von Indien und späteren Außenminister, der verkündet hatte, alle Zivilisationen seien das Werk von Aristokraten gewesen. Unter riesigem Beifall und lauten Zurufen weiter so, konterte Churchill das Curzon-Zitat wie eine Beute hochhaltend, wie das, es wäre richtiger zu sagen, der Unterhalt der Aristokratie hat sich immer nur der harten Arbeit jeder Zivilisation verdankt. Der 35-jährige Abtrünnige betitelte das Oberhaus als alte Tatterlords, mächtige Brauer mit Zwiebelnasen. Alle Feinde des Fortschritts finden sich da versammelt, Schwächlinge, geschmeidige, selbstgefällige, geruhsame, aufgeblasene Individuen. Es war, als wolle er den Schatz an Verwünschungen, den jede Sprache zur Verfügung stellt, wie einen Kübel Unrat über das Oberhaus und seine Okkupanten ausschütten. Bedenkt man, wie viel an sozialen Reformen die Briten, zumal die Arbeiterschaft, dem frühen Churchill und Lloyd George verdanken, so überrascht, wie wenig davon auf die Einschätzung Churchills abgefärbt hat. Für die Labour-Partei blieb er der vorübergehend in ihre Breiten verschlagene Aristokrat mit leutseligen Antrieben. Hinzu kam, dass er als Innenminister in den kurzen 20 Monaten seiner Amtszeit von Februar 1910 bis Oktober 1911 für Fragen der öffentlichen Ordnung verantwortlich war, wo das Gesetz und die streikenden Arbeiter zusammenprallen konnten und soziale Wohltaten nicht ausreichten, um erregte Gemüter zu besänftigen. Das war etwa in Tonypandy der Fall, einem Ort in Südwales, im Rhondda-Tal der Kohlegruben, wo ein Bergarbeiterstreik im November 1910 die Ordnungshüter herausforderte. Churchill schickte Verstärkung durch die Londoner Metropolitan Police und ließ Truppen sich bereithalten, die aber nie zum Einsatz kamen. Remember Tonypandy verfolgte Churchill noch Jahre später, obwohl die Obrigkeit, nach der er gerufen hatte, nicht eingriff. Die Wahrnehmung war eine andere. Noch 1978 bekam sein Enkel, der konservative Abgeordnete Winston Churchill, als er sich in einer Unterhausdebatte zur Frage der Bezahlung von Bergarbeitern meldete, vom Labour-Premierminister James Callaghan zu hören, er solle sich hüten, die Vendetta seiner Familie gegen die Bergleute von Tonypandy fortzusetzen. Auch der Eisenbahnerstreik in Liverpool von 1911, der von Solidaritätsausständen in fast allen englischen Häfen begleitet wurde, warf Fragen auf über Churchills Krisenmanagement. Er sah schnell eine nationale Gefahr auf sich und das Land zukommen, mobilisierte das Militär und beklagte gegenüber Finanzminister Lloyd George, als dieser schließlich durch Verhandlungen die Lage entschärft hatte, »Tut mir außerordentlich leid, das zu hören. Es wäre besser gewesen, durchzuhalten und diesen Burschen kräftig den Hosenboden zu versohlen.« Arbeitskämpfe widersprachen seiner Überzeugung, dass die arbeitende Klasse von den alten Institutionen des Landes zwar eine Verbesserung ihrer Lebensumstände erwarten könne, der Staat aber nicht erpressbar sein dürfe durch Lohnforderungen, die von Streiks unterstützt wurden. Churchill sah sich mehr als besorgter Anwalt der Benachteiligten, die ihm dankbar sein müssten für das, was er für sie unternahm. Das entsprach immer weniger der harten Realität der Auseinandersetzungen im Industriezeitalter. Sein Image als Mann des überzogenen Einsatzes hatte sich schon vor dieser Streikwelle verfestigt, durch die Battle of Sydney Street im Januar 1911. Lettische Anarchisten hatten sich im East End Londons verschanzt und lieferten sich mit der Polizei eine regelrechte Schlacht. Innenminister Churchill begab sich höchstpersönlich an den Ort des Geschehens. Ein berühmtes Pressefoto zeigt ihn im Schutz eines baufälligen Schuppens, den Kopf nach vorne gestreckt, in einer Gruppe von Polizisten. Einer mit schussbereitem Gewehr, andere ein paar Schritte davor in ebenfalls kampfbereiter Stellung. War eine plötzliche Anwandlung über ihn gekommen? Die Erinnerung an Konfrontationen in Nordindien oder dem Sudan? In der Presse und im Parlament übertrumpften sich die Kritiker mit Sticheleien über den impulsiven Churchill mit seiner leicht erregbaren Art. Was hatte ein Innenminister inmitten eines kriminellen Geschehens zu suchen? Der Spott, den er gern austeilte, schlug jetzt auf ihn zurück. Aber seinem Verhalten, das so ostentativ jedem bürokratischen Reflex widersprach, blieb er Zeit seines Lebens treu. Dabei sein war alles. Oh, my darling Clementine. Frauen, kamen sie bei diesem Draufgänger und Abenteurer nicht vor? Es hat unter Historikern lange die Annahme geherrscht, Winston Churchill sei vor seiner Hochzeit mit Clementine Hozier im September 1908 vollkommen desinteressiert gewesen am anderen Geschlecht, es sei denn als Folie für sein überlebensgroßes Ego und als Bewunderer seiner atemberaubenden Lebenskurve. Diese Sicht musste in den vergangenen Jahren korrigiert werden, wozu Churchills jüngste Tochter Mary, Lady Soames, sie lebte von 1922 bis 2014, mit ihren Publikationen über die Eltern viel beigetragen hat. Auch sind bei den Londoner Auktionshäusern Sotheby's und Christie's zuletzt mehrere Briefkonvolute aus Churchills Feder aufgetaucht, die von glühender Leidenschaft des ehrgeizigen jungen Mannes in den 20er Jahren seines Lebens sprechen. Obendrein haben private Nachlässe ihre Schätze zugänglich gemacht. Eine Studie des amerikanischen Historikers Michael Sheldon, 2013 unter dem bezeichnenden Titel Young Titan erschienen, rundet das Bild ab. Der frühe Churchill wirkt jetzt nuancierter auf uns. Sein Drang zum Risiko, zum Wagnis war eine Seite. Ein starkes Bedürfnis nach Partnerschaft die andere. Dabei hielt alle Welt den Mann für eher linkisch im Zusammensein mit Frauen. Smalltalk war nicht seine Sache. Und wie wollte Amor zum Zuge kommen, wenn Politik und andere Fachsimpeleien die Gespräche dominierten? Churchills Großmutter, die siebte Herzogin von Marlborough, schrieb nach der Lektüre von Churchills Jugendroman Savrola, den der Enkel ihr zur Beurteilung vorgelegt hatte, offen an ihn, die Gestalt der Lucille, seine Heroine, sei eine schwache und uninteressante Person. Überhaupt verrate der Autor, dass er von Frauen rein gar nichts verstehe und offensichtlich noch keine Erfahrungen in der Liebe gemacht habe. Wie tief diese Erfahrungen in der Folgezeit gingen, wissen wir nicht, aber an Leidenschaft gebrach es Churchill offensichtlich nicht. Die junge, attraktive Pamela Plowden begegnete ihm bereits 1896, während seiner Zeit in Indien. Beide waren 22 Jahre alt, der Husarenleutnant und die Tochter des Kolonialbeamten Sir Trevor Chichelli Plowden, der im nordindischen Assam die Polizei leitete. Winston dinierte im Hause ihrer Eltern, Pamela und er nahmen gemeinsam an Elefantenritten teil und über 2 Jahre lang bombardierte er sie mit seinen Briefen und heißen Wünschen. Aber der Vater verweigerte 1899 dieser Verbindung seinen Segen, worauf Churchill der schönen Angebeteten schrieb: »Wäre ich ein Träumer von Träumen? Ich würde sagen, heirate mich und ich erobere die Welt und lege sie dir zu Füßen.« Aber Pamela war nicht zu bewegen, so dass Churchill seine Anstrengungen verdoppeln musste. Jetzt versuchte er es mit der Macht seiner Worte und schickte ihr das Manuskript von Savrola mit einem enthüllenden Begleitbrief. Die Erzählung liefere ihr einen Spiegel des Autors. Und sollte die Adressatin ihn beehren, hineinzuschauen, so fuhr er fort, so werde sie finden, dass das zurückgeworfene Bild an Schönheit gewinnt. Es half nichts. Ohne Geld und Zukunftsaussichten war Leutnant Churchill in den Augen von Pamelas Vater einfach nicht diskutabel. Pamela Plowden heiratete 1902 den 2. Earl of Lytton, aber sie und Churchill blieben ein Leben lang befreundet, bis zu ihrem Tod 1959. Zurückgewiesen, stürzte sich der junge Mann in eine Leidenschaft für die amerikanische Schauspielerin Ethel Barrymore, um 1900 der Schwarm der Männerwelt auf beiden Seiten des Atlantiks und für 2 Spielzeiten in London auf der Bühne zu bestaunen. Nicht die Welt, sich selbst legte Churchill ihr zu Füßen. Und auch diesmal kam ihm die Bitte, ihn zu heiraten, flüssig von den Lippen. Dabei war Churchill nie ein Schürzenjäger im Stil der leicht morbiden edwardianischen Gesellschaft, wie etwa sein politischer Kampfgefährte David Lloyd George, der seine Libido nicht zu bremsen wusste, oder gar der König selbst, Edward VII. Churchill war Romantiker. Artus-Legenden schwebten ihm vor, der Ritter und die hohe Dame, in heroischem Gewand sah er das Leben und die Liebe. 1904, im Aufwind seiner politischen Karriere als jetzt liberaler Abgeordneter, begegnete er Muriel Wilson, der Tochter eines Schiffsmagnaten, und wieder ergriff ihn die Sehnsucht nach dem Bild ewiger Liebe. Waren finanzielle Überlegungen im Spiel? Die Aussicht auf eine gute Partie? Die 7 Briefe an Muriel, die 1994 bei Christie's in London versteigert wurden, lassen nicht darauf schließen. Es spricht genuine Leidenschaft aus ihnen, vermischt mit der Angst, erneut zurückgewiesen zu werden. Er gesteht Muriel ohne Umschweife, dass er sich mit einem Nein nicht zufrieden geben würde. Je mehr man mich abweist, desto stärker werden meine Gefühle. Ich werde mich nicht ohne Kampf in meine graue Welt der Politik zurückstoßen lassen. An solchen Stellen gewinnt die Korrespondenz des jungen Churchill biografische Brisanz. Er klagt über seinen Alltag. 2 Reden pro Tag, immer zu unterschiedlichen Themen, das ist höchst ermüdend. Ich muss mir das Gehirn zermartern für neue Ideen und strenge mein Gedächtnis an, sie zu finden. Und dann der enthüllende Satz, dass er um seine latent bipolare Veranlagung wusste, die von der Geschichtsschreibung inzwischen als Erbe der Marlboroughs erkannt wurde. Wenn ich zu arbeiten aufhöre, werde ich niedergeschlagen. Solange ich weitermache, habe ich weniger Zeit nachzudenken. Ich habe keine Zeit zum Leben, denn ich habe außer der Arbeit überhaupt kein Leben zu leben. In dem Jahr, in dem er dies schrieb, begegnete Winston Churchill der 20-jährigen Clementine Hozier zum ersten Mal auf einem Dinner-Dance. Lady Churchill erinnerte sich später, er war ziemlich unbeholfen, hat mich kein Mal zum Tanzen aufgefordert, auch nicht zum Essen. Peinlich berührt von dem Mann, der sie wie ein Ölgötze anstarrte, wandte sie sich ab und suchte sich einen anderen Tanzpartner. Aber beide erhielten eine zweite Chance, 4 Jahre später, im April 1908. Wieder war es eine Dinner-Einladung, diesmal im Hause von Lady Hillyer, Clementines Tante. Churchill, inzwischen Handelsminister, erschien wie so oft verspätet und sah sich zu seiner Überraschung neben Clementine Hozier platziert, der 9 Jahre jüngeren. Bei beiden schlug diesmal der Blitz ein, und wo früher qualvolle Briefe den schmachtenden Mann lange Zeit peinigten, brauchte es jetzt nur 4 Monate bis zur Verlobung. Am 12. September wurde auch schon geheiratet, in der St. Margaret's Church im Schatten der Westminster Abbey. Winstons und Clementines Ehe wurde zu einem innigen Pas de deux, eine Beziehung zwischen 2 konträren Persönlichkeiten, die sich gegenseitig ergänzten und stützten und in unverbrüchlicher Treue zueinander standen, von keinem außerehelichen Abenteuer getrübt. Der Eros zur Politik muss Churchill davor bewahrt haben. Dabei gab es Streit und Drama genug. Die eher abwägende, menschenkluge Frau und der stürmische Mann mit seinen Urteilssprüngen, sie vergaben sich nichts, wussten aber, was sie aneinander hatten. 5 Kinder würden dieser Ehe entstammen. Das 4. Marigold starb 1921 im Alter von 3 Jahren an einer Blutvergiftung. Die Eheleute schrieben sich Briefe, Telegramme, Notizen, zuweilen mehrmals am Tag. Mary Soames hat den Bestand der 1700 Dokumente gesichtet und daraus im Jahr 1999 eine 700 Seiten lange Auswahl herausgegeben. Sie nennt den Briefwechsel einen lebenslangen Dialog. Aber er ist mehr als das. Er ist eine der bedeutendsten Quellen nicht nur zum Leben Churchills, sondern auch zu den großen zeitgeschichtlichen Zäsuren, die diesem Leben seine historische Bedeutung gaben. Niemals werden wir in der Ära der E-Mails wieder einen solchen Schatz an Zeitgeschichte in Briefen vor uns haben. Clementine, Clammy Hozier, war ein Kind aus der gescheiterten Ehe zwischen Sir Henry Hozier und Lady Blanche. Sie war 6 Jahre alt, als die Eltern sich trennten und der Mann seine Frau und 4 Kinder enterbte. Seine Vorwürfe der ehelichen Untreue fielen auf ihn selbst zurück. Es wäre schwer zu sagen, wer von beiden sich außerhalb der Ehe mehr vergnügte. Die Mutter ließ sogar Freunde wissen, Clementine und Kitty, eine weitere Tochter, seien gar nicht von Sir Henry, sondern von einem ihrer vielen Liebhaber gezeugt worden, einem gewissen Captain George Middleton. Überlassen wir diese Frage den diversen Denkschulen und halten fest, dass Winston Churchill einer Frau den Heiratsantrag machte, deren fein ziselierte Züge Willen und Sanftmut, Beherrschtheit und Anpassungsvermögen ausstrahlten. Nicht zu vergessen eine gute Portion Bildung, die sie sich bis zur Abiturreife an der Berkhamsted Mädchenschule in London erworben hatte, mit einem Higher School Certificate in Französisch, Deutsch und Biologie. Zweimal schon hatte Clementine Heiratswünsche anderer Männer ausgeschlagen. Diesmal konnte sie nicht widerstehen. Nachdem Clementine und Winston sich einander am 11. August 1908 im Palast von Blenheim versprochen hatten, setzte Churchill einen Brief an die Mutter seiner Braut auf, um sie um die Hand der Tochter zu bitten. »My dear Lady Blanche«, so begann er, »Sie kennen meine Familie schon seit vielen Jahren, so dass ich hier nicht viel zu sagen brauche. Ich bin nicht reich und nicht etabliert als mächtige Figur, aber Ihre Tochter liebt mich. Und mit dieser Liebe fühle ich mich stark genug, diese große und heilige Verpflichtung auf mich zu nehmen. Ich glaube, ich kann sie glücklich machen, mit einer Stellung und einem Leben, die ihrer Schönheit und ihren Tugenden angemessen sind.« Der Eintrag in Englands Standardwerk zu Biografien der britischen Geschichte, The Oxford Dictionary of National Biography, resümiert das Gespann Winston Clementine lakonisch treffend: »Ihr durchgehend kluger Rat wurde immer fröhlich angehört, aber selten befolgt. Da Clemmy hauptsächlich an Winston interessiert war, genau wie er, war die Beziehung zwischen ihnen immer enger als die zu ihren Kindern.« Bemerkenswert an der lebenslangen Korrespondenz ist, wie geschickt sich die Cat Clementine von Anfang an auf ihren Mops Pug Winston einzustellen wusste. Es waren die Kosenamen, die sie bevorzugt füreinander benutzten. Clementine, von Natur aus besorgt, war oft die Mahnerin gegenüber ihrem Mann, wann immer er sich in Starrsinn zu verirren drohte. 1940, in den ersten Wochen nach Churchills Amtsübernahme als Premierminister, erlebte sie, wie angespannt und gestresst ihr Mann war, seinen aufmunternden Worten an die Nation zum Trotz. Vor allem seine Mitarbeiter bekamen das zu spüren. Clemmy, die Cat, erhob am 27. Juni mahnend ihre Pfote. »My Darling, du bist nicht so freundlich wie sonst. Hast du nicht immer das französische Sprichwort zitiert, »On ne règne sur les âmes, que par le calme«? Man kann seine Autorität nur dadurch zur Geltung bringen, dass man ruhig bleibt. Du wirst nicht die besten Resultate erzielen durch Reizbarkeit und Grobheit. Das wird entweder Abneigung oder Sklavenmentalität erzeugen, wo Rebellion im Krieg ja nicht in Frage kommt.« Diese Mitteilung gehörte zu den vielen, die Clemmy ihrem Mann zuweilen unter der Tür seines Dienst- oder Schlafzimmers hindurchschob, wenn sie ihn durch direkte Ansprache nicht stören wollte. Auch wenn seine Stimmung sich nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung noch nicht besänftigt hatte, nahm sie gerne zu dieser diskreten Kommunikation Zuflucht. In der Regel suchte sie, Streit zu vermeiden. »Ich streite mich nicht mit Winston«, sagte sie zu seinem Leibarzt Lord Moran. »Wenn ich also etwas Wichtiges zu sagen habe, schicke ich ihm eine Notiz.« So glimpflich ging es nicht immer ab. Doch die Hingabe an das Gemeinsame ließ es nicht zu, dass die dunklen Wolken jemals allzu lange über diesem Gespann hingen. Churchill hinterging seine Frau nur einmal, und das in einer wichtigen Frage, dem Kauf von Chartwell im Jahre 1922. In dieses große Anwesen in der Hügellandschaft von Kent hatte der Landedelmann, der er heimlich war, sich beim ersten Anblick verliebt. Er kaufte, ohne Clementine vorher konsultiert zu haben, und stellte sie vor die vollendete Tatsache einer baulichen und gesellschaftlichen Herausforderung, die ihre ganzen Kräfte in Anspruch nahm, ja, sie oft überforderte. Erst spät machte Clemmy ihren Frieden mit Chartwell, aber unwandelbar loyal erfüllte sie ihre Aufgabe einer Grande Dame der Gastfreundschaft und Stütze ihres meist übermäßig geforderten Mannes unter Hinnahme seiner gelegentlich pascha-artigen Tendenzen. Was ihr ebenfalls gegen den Strich ging, waren manche Freunde ihres Mannes, vor allem unter den Medienzaren, deren Einfluss sie missbilligte, ein Lord Beaverbrook von der Expressgruppe etwa oder Lord Rothermere vom Daily Mail. Auch hatte sie wenig übrig für die Vorliebe ihres Mannes für den französischen Midi und die Clique seiner reichen Freunde dort, die Riviera-Gesellschaft, in deren Lebensstil es sich Churchill wohl sein ließ. Clementine missbilligte diesen Umgang auch wegen der Nähe zum Casino von Monte Carlo, in dem Churchill manchmal mehr aufs Spiel setzte, als seinem Portemonnaie gut tat. Das waren Unverträglichkeiten zweier Persönlichkeiten, die freilich ihrer tiefen Liebe zueinander keinen Abbruch taten. Auch als Clementine auf zwei Fernostreisen auf Lord Moyns Yacht Rosaura in den 30er Jahren eine flüchtige Zuneigung zu Terence Philip empfand, einem reichen und schneidigen Kunsthändler, war für sie klar, dass dieser Exkurs nicht länger dauern konnte als das magische Erlebnis der tropischen Welt von Borneo, Celebes, den Molukken, Neukaledonien und den Neuen Hebriden. Der Briefwechsel zwischen Winston und Clementine ist von einer tiefen Gefühlssprache geprägt, die man dem Englischen naturell oberflächlich betrachtet kaum zutraut. Erst recht nicht einem rastlosen Egomanen wie Churchill. Das gibt den Dokumenten ihre besondere Würze und erweitert unser Bild von Churchill. Auf seiner Autoreise nach Deutschland kommt er im September 1909 nach Straßburg und schreibt von dort an seine Frau: »Ich habe den innigen Wunsch, noch vollständiger in dein liebes Herz und deine Natur vorzudringen und mich einzurollen in deinen geliebten Armen.« Es ist der erste Jahrestag ihrer Hochzeit, der 12. September. Die Glocken des Straßburger Münsters wecken in ihm die Erinnerung an die Hochzeitsglocken der St. Margaret's Church im Jahr zuvor. Und er resümiert: »Ich fühle mich so sicher bei dir. Und auch ich trage nicht die geringste Verstellung in mir. Bitte verachte nicht die Liebkosungen deines dir ergebenen Park.« Den Schluss des Briefes widmete er Gedanken an die 2 Monate zuvor geborene Diana, ihr erstes Kind, und was für eine Zukunft ihr vielleicht blühen mochte. Sie sollte eigentlich einige seltene Qualitäten an Geist und Körper mitbringen. Prophetisch fügte er hinzu: »Aber die bringen nicht immer nur Glück und Frieden mit sich.« Am 19. Oktober 1963, nach 2 gescheiterten Ehen und einem verlorenen Kampf gegen den Alkohol, beging Diana Churchill mit einer Überdosis von Barbituraten Selbstmord. Die Korrespondenz der Eheleute müsste uns hier nicht so eingehend beschäftigen, wäre da nicht auch der Politiker und Historiker Churchill, der sich immer wieder zu Wort meldet. Churchill hatte am 15. September 1909 nahe Würzburg tagsüber das Kaisermanöver beobachtet und kurz mit Wilhelm II. Gesprochen, der sich dabei launig über Sozialisten echauffierte, wie Martin Gilbert berichtet. Churchills Beobachtungen lesen sich erstaunlich. »Die Leute hier sind von einer solch eingefahrenen Routine, dass auch das Kleinste, was nicht dem seit Monaten feststehenden Plan entspricht, sie furchtbar aufregt.« Worte von großer Hellsicht folgen. »Diese Armee ist eine schreckliche Maschine. Sie legt 35 Meilen am Tag zurück und zählt Köpfe wie Sand am Meer, mit allen modernen Annehmlichkeiten, die man sich denken kann. In Deutschland herrscht eine tiefe Kluft zwischen 2 Lagern, den Imperialisten und den Sozialisten. Nichts vereint sie. Sie stellen 2 unterschiedliche Nationen dar. Hier ist alles schwarz und weiß, die preußischen Farben.« Der sich dann anschließende emotionale Ausbruch ist in der Churchill-Literatur berühmt geworden. »Wie leicht die Menschen die Dinge verbessern könnten, wenn sie nur alle zusammen daran arbeiteten. Auch wenn der Krieg mich anzieht und meinen Geist fasziniert mit seinen gewaltigen Situationen, fühle ich doch jedes Jahr immer tiefer und kann dies Gefühl inmitten all der Waffen hier ermessen, was für eine abscheuliche und bösartige Torheit und was für eine Barbarei dies alles ist.« Die bösartige Torheit mitsamt ihrer Barbarei sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Der Krieg rückt näher. Der deutsche Panthersprung. Wilhelm II. Und das Deutsche Reich lagen in tiefem Hader mit England und seiner Gleichgewichtspolitik. Die aufstrebende Kontinentalmacht rieb sich an einem Prinzip, das sie als Einengung ihrer eigenen Ambitionen verstand, zur Vormacht in Europa zu werden. Zunächst hatte der Kaiser in naiven Vorstellungen geschwelgt, wie sie später auch Hitler hegte, England und Deutschland sollten sich gewissermaßen den Kuchen teilen. Das Meer den Briten, den Deutschen Europa. Nach der Beerdigung von Queen Victoria, seiner Großmutter, im Januar 1901, verriet Wilhelm seinem Onkel, dem englischen König Edward VII., wir sollten eine deutsch-englische Allianz bilden. Du, um über die Meere zu wachen, während wir für das Land verantwortlich wären. Mit solch einer Allianz würde keine Maus in Europa sich ohne unsere Erlaubnis zu rühren wagen. Das war ahnungslos gesprochen gegenüber Englands eisernem Grundsatz, keine Hegemonialmacht auf dem Kontinent zu dulden. Und ahnungslos gegenüber der eingeschränkten Aktionsfreiheit des englischen konstitutionellen Monarchen, des King in Parliament. Doch der Kaiser lernte schnell hinzu. In einem Brief an Reichskanzler Bernhard von Bülow aus demselben Jahr, 1901, klagte er, Lord Salisbury, der britische Premierminister, sei von der Idee besessen, es gebe ein Gleichgewicht der Kräfte in Europa. Es gibt kein Gleichgewicht der Kräfte in Europa als mich. Mich und meine 25 Korps. Auch dem britischen Außenminister erklärte er, das Gleichgewicht der Kräfte in Europa bin ich. Während der Juli-Krise 1914, am Vorabend des Weltkrieges, nahm der Hass Wilhelms auf England, das Land seiner Mutter, Vicky war das älteste der neun Kinder von Königin Victoria, immer pathologischere Formen an, wie sein Biograf John C.G. Röhl, dem wir die Zitate verdanken, schreibt. In Randnotizen auf diplomatischen Dokumenten ließ der in die Ecke gedrängte seinem Wahn freien Lauf. Wiederholt wetterte er gegen dieses verhasste, verlogene, gewissenlose Krämervolk mit seiner pharisäischen Friedensheuchelei eines Kräftegleichgewichts in Europa, das nichts anderes bedeute als die Ausspielung aller europäischen Staaten zu Englands Gunsten gegen uns. Und er bekräftigte, wenn wir uns verbluten sollen, dann soll England wenigstens Indien verlieren, was nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich eintrat. Röhl folgert, dass die Empörung des Kaisers über Großbritanniens Festhalten an einem Gleichgewicht der Kräfte in Europa die Welt dem Krieg einen merklichen Schritt näher brachte. Wie die Insel ihrerseits die Lage taxierte, lässt sich einem Gastbeitrag entnehmen, zu dem die deutsche Monatsschrift Nord und Süd den konservativen Elder Statesman Arthur Balfour für ihre Juni-Nummer 1912 eingeladen hatte. Balfour schrieb, wenn die Engländer sicher sein könnten, dass die deutsche Flotte nur zu Verteidigungszwecken verwendet werden wird, also gegen eine Aggression, so wäre es ihnen völlig gleichgültig, wie groß sie ist. Denn ein Angriffskrieg gegen Deutschland ist für England völlig undenkbar. Ohne eine überlegene Flotte würde Großbritannien nicht mehr zu den großen Mächten zählen. Besäße dagegen Deutschland überhaupt keine Flotte, wäre es noch immer die größte Macht Europas. Die Engländer sind deshalb aus reinem Selbsterhaltungstrieb genötigt, nicht nur das Anwachsen der ausländischen Flotten zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch mit Sorge die Beweggründe jener zu wägen, die diese Flotten bauen. Das war die traditionelle britische Sicht auf seine Seemacht als Instrument der Defensive. Daher Balfours Hinweis, ein Angriffskrieg gegen Deutschland ist für England völlig undenkbar. Aber die meisten Zeitgenossen außerhalb Englands sahen dies überhaupt nicht so. Beispielsweise der deutsche Liberale Friedrich Naumann, der bereits am 11. März 1900 in der Zeitschrift »Die Hilfe« schrieb, gegenüber der unerhörten, unheimlichen Übergewalt Englands gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man beugt sich oder man kämpft. Unsere Kinder werden kämpfen. Wenn irgendetwas in der Weltgeschichte sicher ist, so ist es der zukünftige Weltkrieg, das heißt der Krieg derer, die sich vor England retten wollen. Für Wolfgang Mommsen verraten diese und ähnliche Äußerungen jener Jahre ziemlich krude Vorstellungen über den Charakter des britischen Imperialismus, in Verkennung des überwiegend defensiven Grundzugs, insbesondere der offiziellen Empire-Politik. Am 1. Juli 1911 erscheint der Geist europäischer Zwietracht leibhaftig vor Agadir, dem Hafen an der Südwestküste Marokkos, in der Form des deutschen Kreuzers Panther. Kaiser Wilhelm II. Hatte sein Kanonenboot nach Marokko entsandt, zum Schutz deutscher Bürger und deutscher Wirtschaftsinteressen dort, angesichts eines bedrohlichen Aufmarsches französischer Truppen aus dem benachbarten Algerien, die der Sultan gegen einen Rebellenaufstand ins Land gebeten hatte. Der Panther wird 5 Tage später durch die Berlin abgelöst, aber die Geschichte, zumal die Medien immer auf Farbe erpicht, hatten ihre Schlagzeile: Der Panthersprung nach Agadir. Eigentlich war dies von deutscher Seite nicht als Demonstration der eigenen neuen Macht zur See gedacht, sondern eher als Fingerzeig, dass sich das Reich in seinen kolonialen Interessen von Frankreich nicht herumstoßen lasse. In der Tat gab es bereits im November 1911 zwischen Paris und Berlin eine gütliche Einigung, wonach den Deutschen ein paar tausend Quadratkilometer Kongo-Sumpf, wie die französische Presse höhnte, überlassen wurden. In England gab man sich weniger entspannt. England zog den Atlas zu Rate und begann sich zu fragen, schrieb Churchill in seinem 5-bändigen Werk über den Ersten Weltkrieg, The World Crisis, 1923 bis 31, welche Auswirkungen ein deutscher Flottenstützpunkt an der afrikanischen Atlantikküste auf die eigene Sicherheit zur See haben mochte. Von Flottenstützpunkt war zwar auf deutscher Seite nie die Rede, aber der umtriebige Innenminister, der Churchill im Juli 1911 noch war, nie zufrieden mit den eigenen Ressortgrenzen, stellte seine Antennen nach dem Agadir-Vorfall in andere Richtung und nahm als geborener Krieger die Witterung neuer Konflikte auf. Vorbei die Tage, in denen Churchill behauptete, dass Großbritannien und Deutschland nichts haben, worum sie kämpfen müssten. Premierminister Asquith wurde in einer Reihe von Memoranden zur künftigen Sicherheitslage, unterzeichnet mit den bekannten Initialen WSC, eingeweiht. Der Regierungschef war immer geneigt, dem ungestümen Jüngeren zuzuhören, mit der Herablassung des in Kriegsfragen untrainierten und uninteressierten Intellekts. Andere dagegen, Außenminister Edward Grey zum Beispiel, reagierten eher spöttisch. Winston, so kommentierte er, wird sehr bald aufgrund der schieren Aktivität seines Geistes unfähig sein, irgendetwas anderes im Kabinett zu sein als Premierminister. Einen unfreiwilligen Skandal löste Churchill als neubestallter Marineminister im Februar 1912 mit einer Rede in Glasgow aus, als er einen Vergleich anstellte zwischen der britischen und der deutschen Flotte. Darin wiederholte er zunächst die altbekannte These von der defensiven Natur der britischen Flotte, die auch Arthur Balfour in dem eben zitierten Artikel 4 Monate später vortragen sollte. Der Zweck der britischen Seemacht ist ihrem ganzen Wesen nach defensiv. Wir denken nicht an Aggression. So groß und übermächtig unsere Flotte auch werden mag, könnten wir mit ihr doch nie den Frieden auch nur eines einzigen Dorfes auf dem europäischen Festland bedrohen. So weit, so gut. Doch dann definierte der Redner präziser und das Kind fiel in den Brunnen. Es besteht ein Unterschied zwischen der Flottenmacht Großbritanniens und der Flottenmacht des großen und befreundeten Deutschen Reiches. Die britische Flotte ist für uns eine Notwendigkeit. Während die deutsche Flotte für Deutschland von einigen Gesichtspunkten aus betrachtet eher eine Art Luxus ist. Für uns bedeutet die Flotte unsere Existenz. Großbritannien ist eine Großmacht aufgrund der britischen Flotte. Deutschland war bereits eine auf der ganzen Welt geachtete Großmacht, noch ehe es ein einziges Schiff besaß. A kind of luxury, eine Art Luxus, hatte Churchill gesagt. Das meint im Englischen etwas Entbehrliches, Überflüssiges, nicht Notwendiges. Etwas, das Freude machen kann, aber nicht wesentlich ist. Keineswegs impliziert es Luxus im Sinne von schwelgender Opulenz, von Protz. Doch genau so missverstand man in Deutschland die Worte Churchills. Sie lösten einen Sturm der Empörung aus. Das Wort von der Luxusflotte machte die Runde, in falscher Wiedergabe des englischen Wortsinns. Der Kaiser war verstimmt, die Medien sprachen von Beleidigung und Churchill wurde von nun an als deutschen Hasser aufgebauscht, was er nachweislich nicht war und zeitlebens nie wurde. Auch in England war man nicht ungeteilt glücklich über seine Rede. Doch Churchill, gerade noch ein glühender Vertreter der Abrüstung, war über Nacht ein ebenso glühender Advokat neuer Verteidigungsanstrengungen geworden. Die Wege der beiden radikalen Zwillinge, Lloyd George und Churchill, trennten sich. Ehrlich beschreibt Churchill seine Wandlung im ersten Band der World Crisis. Sobald ich auf dieses Gebiet geraten war, beherrschte es alle meine anderen Interessen. Während der nächsten 7 Jahre dachte ich an kaum etwas anderes mehr. Die liberale Politik, das People's Budget, Freihandel, Frieden, Sparsamkeit und Reform, alle die Schlachtrufe unserer Wahlkämpfe wurden angesichts dieser neuen Gedankenwelt, die mich beschäftigte, völlig unwirklich. Einzig Irland, die ungelöste Frage der irischen Unabhängigkeit, hielt seinen Platz unter diesen widrigen Wirklichkeiten. Asquith, dem Churchill mit seinen permanenten Memoranden in den Ohren lag, sah in ihm schließlich den geeigneten Kandidaten, wenn nicht fürs Kriegsministerium, dann doch für eine dringend gewordene Neubesetzung der Spitze der Admiralität. So ernannte er den Innenminister am 21. Oktober 1911 zum First Lord of the Admiralty, zum Marineminister. Mit knapp 37 Jahren erhielt der Marlborough-Nachkomme die Verfügungsgewalt über das mächtigste Instrument der Verteidigung in der Welt, die Royal Navy. Marineminister auf der Kommandobrücke. Es war die richtige Personalentscheidung zur Reform einer Institution, die drohte, obsolet zu werden. Die Navy war nach 50 Jahren ohne Kampferfahrung veraltet, hierarchisch verkrustet und immun gegen Veränderungen. Als ein Admiral gegenüber Churchill einmal von den Traditionen der Marine schwärmte, soll dieser geantwortet haben: Welche Traditionen? Rum, Sodomie und die Peitsche. Man hat nie herausgefunden, ob Churchill das wirklich gesagt hat, aber er gab später zu verstehen, dass er es gerne gesagt hätte. Der Satz wanderte in den Schatz von Zitaten, die ihn ein Leben lang, ob Legende oder Wirklichkeit, begleiteten. Von Lord Fisher, dem alten Haudegen, der von 1904 bis 1910 First Sea Lord gewesen war, die ranghöchste Stellung in der Royal Navy, ließ Churchill sich in einigen Grundzügen der Reform beraten. Darunter waren die Erweiterung des Kalibers der Dreadnought-Kanonen, die Gründung des Royal Navy Air Service, der Marineflieger also, und am wichtigsten die Umstellung der Befeuerung der Schlachtschiffe von Kohle auf Öl, was den britischen Schiffen gegenüber ihren deutschen Konkurrenten einen Vorteil an Schnelligkeit und Reichweite gab. Ein Deal mit der Anglo-Persian Oil Company, APOC, im Iran, hatte diese Umstellung 1912 möglich gemacht. Er sicherte langfristig die Versorgung der britischen Flotte mit dem neuen Treibstoff. Auch die Marine-Luftwaffe, die nach dem Krieg mit einem ähnlichen Arm des Heeres zur Royal Air Force, RAF, verschmolz, bekam unter Churchill Wind unter ihre Doppeldeckerflügel. Sie wurde geradezu sein Lieblingsobjekt, vernarrt wie er war in alle technischen Neuerungen. Er investierte große Etatsummen in ihre Entwicklung und lernte, verwegen wie immer, selbst das Fliegen, bis er es nach über 100 Versuchen und etlichen Bruchlandungen auf Bitten von Clementine aufgab. Einer seiner Fluglehrer kam Stunden, nachdem er Churchill unterrichtet hatte, bei einem Absturz ums Leben. Ein so auf Ehre und Tradition eingeschworenes Instrument wie die Royal Navy musste den Antritt des jugendlichen Heißsporns und Zivilisten an seiner Spitze argwöhnisch beäugen. Und man nahm ihn mit entsprechend ungnädigen Kommentaren in Empfang. Churchill entwaffnete seine Kritiker resolut, gab der Navy zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Admiralsstab, in den er neu ernannte Admiräle wie Sir David Beatty und Sir John Jellicoe berief, und verschaffte sich durch seinen ansteckenden Enthusiasmus und eine schier unglaubliche Arbeitsleistung in kürzester Zeit großen Respekt. Die Admiralty-Yacht Enchantress, die Verführerin, verführte ihn zu Hochleistungen des Managements. Er besuchte, wie er später schrieb, jedes Dock, jede Werft, jede Marineeinrichtung auf den britischen Inseln und im Mittelmeer und jedes wichtige Kriegsschiff. Ich machte mich genau damit vertraut, wie alles aussah, wo alles war und wie sich alles ineinander fügte. Am Ende hatte ich auf Anhieb alles bereit, was gebraucht wurde. 25 Jahre später, am 1. September 1939, wurde Churchill erneut zum Marineminister ernannt, betrat seine alte Wirkungsstätte in Whitehall im Londoner Regierungsviertel, fand in seinem Büro noch immer die Landkarte der Nordsee vor, die einst genau die Positionen aller deutschen und britischen Kriegsschiffe markiert hatte, und ging mit dem gleichen Elan, diesmal als fast 65-Jähriger, an die Arbeit. Sein Sinn für Geschichte entsprang nicht nur einer einzigartigen Witterung, die er allen Politikern seiner Zeit voraus hatte, er wurde zugleich immer wieder durch die Geschichte selbst bestätigt, was ihn glauben ließ, von einem besonderen Schicksal geleitet zu sein, seiner Destiny, die er nie müde wurde, sich in Erinnerung zu rufen. »24. Juli 1914. Ein fahles Licht fiel auf die Landkarte Europas. In den Wochen vor den Kanonen des August, wie Barbara Tuckman schreibt, widmete die britische Politik der europäischen Meteorologie keine besondere Aufmerksamkeit. Nichts Unheilvolles schien sich zusammenzubrauen. Vielmehr verbohrte man sich in den Zankapfel Irland und die noch ungelöste Frage der Home Rule, der Unabhängigkeit für die Insel. Am 24. Juli, als auch das Kabinett die Irlandfrage erneut diskutiert, bekommt Außenminister Sir Edward Grey mitten in die Beratungen hinein ein Papier gereicht, die österreichische Note an Serbien vom Tag zuvor. Eindeutig ein Ultimatum, wie Churchill in The World Crisis schrieb, aber von einer Art, wie es in modernen Zeiten noch niemals aufgesetzt worden war. Grey las langsam vor. Das Kabinett schien eine Art von Seufzer hervorzustoßen, und für einen oder zwei Momente senkte sich atemloses Schweigen auf uns alle, erinnerte sich später Lord Morley, Lord President of the Council, der am Tag der britischen Kriegserklärung an Deutschland am 4. August zurücktreten würde. Churchill dagegen, mit seinem sprachlichen Flair, erfasste den Zustand als Panorama. Die Dörfchen und Pfarreien von Fermanagh und Tyrone, umstrittene Orte entlang der Demarkationslinie zwischen Ulster und dem irischen Süden, sanken augenblicks zurück in Irlands sturmgepeitschte graue Nebelschleier. Und ein fahles Licht fiel auf die Landkarte Europas und begann stetig heller zu werden. Merkwürdige Worte, ehrliche Worte. Es war für Churchill das Licht der Erkenntnis über eine Lage, die er seit längerem geahnt hatte und die er nun wie bestätigt fand. Die Wirklichkeit des Krieges, die sich nicht mehr leugnen ließ. Asquith allerdings missverstand Churchills innere Bereitschaft für das Kommende als äußerst kriegslustig. Winston, der einen von Ideen überquellenden Verstand hat, voller Bildkraft, ist außer Rand und Band angesichts der Kriegsaussicht, was für mich einen Mangel an Fantasie bedeutet. Es war aber in Wirklichkeit genau das Gegenteil. Eine hochgradig entwickelte Vorstellung von dem, was nun zu tun war. Noch am 28. Juli erteilte der Marineminister auf eigene Faust eine Order an die in Portland an der Südküste Englands versammelte Flotte. Man hatte gerade die sommerlichen Manöver hinter sich, unter größter Geheimhaltung bei Nacht ins schottische Scapa Flow auf den Orkney-Inseln aufzubrechen und dort Gefechtsposition zu beziehen. Den Premierminister hatte Churchill immerhin eingeweiht. Asquith, so schrieb er später, sah mich mit einem harten, starren Blick an und gab eine Art Grunzen von sich. Mehr brauchte ich nicht. Lord Morley durchschaute seinen Kabinettskollegen. Churchill habe mit all seiner dämonischen Energie zur sofortigen Mobilmachung angetrieben, so zitiert ihn Robert Rhodes James in The British Revolution, British Politics, 1880 bis 1939. Am 28. Juli schreibt der 39-Jährige nachts von seinem Amtssitz im Admiralty House an seine geliebte Clementine, die gerade an der See in Norfolk mit den beiden Kindern Diana und Randolph ein Feriendomizil bezogen hat. 28th July, Midnight. My darling one and beautiful. Alles treibt auf Katastrophe und Zusammenbruch zu. Ich bin interessiert, in vollem Gang und glücklich. Ist es nicht schrecklich, so gebaut zu sein? Die Vorbereitungen üben auf mich eine widerliche Faszination aus. Ich bete zu Gott, dass ihr mir solche furchtbaren Anwandlungen der Leichtigkeit verzeiht. Und doch würde ich mein Bestes geben für den Frieden. Und nichts könnte mich dazu verleiten, unberechtigterweise den ersten Schlag zu führen. Ich kann nicht spüren, dass wir auf unserer Insel in irgendeinem ernstzunehmenden Grad verantwortlich sind für die Welle des Wahnsinns, die den Geist der Christenheit überspült hat. Niemand kann die Folgen absehen. Ich habe mich gefragt, ob diese dummen Könige und Kaiser nicht zusammenkommen und wahres Königtum wiederbeleben könnten, indem sie die Nationen vor der Hölle bewahren. Wir alle driften in dumpfer, starrer Trance dahin, als ob es die Operation von jemand anderem wäre. Ein Gefühl dieser dumpfen, starren Trance empfand man auch in anderen Hauptstädten Europas. Reichskanzler Bethmann Hollweg sprach von dem verrückten europäischen Krieg. Zar Nikolaus II. Sah ein monströses Schlachten kommen. Und Churchills Kabinettskollege David Lloyd George war angefüllt vom Horror des Bevorstehenden, wie Margaret Macmillan in ihrem Werk »The War That Ended Peace« rekapituliert. Alle diese Äußerungen belegen sinnfällig, wie Europas kollektive Schlafwandler, so der Titel von Christopher Clarks Buch über die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges, offenen Auges und doch in starrer Trance dem Unheil entgegengingen. Kaiser, Könige, Politiker, eine Kadrille der Verdammten. Doch Churchill, nie ein Mann der reinen Kontemplation, tat in dieser Stunde nichts anderes, als sich seinen Aufgaben zu stellen, in beschleunigter Sachlichkeit, zum Krieg entschlossen. Das Kabinett war gespalten in Pazifisten, Zauderer und Realisten, wobei sich unter Letzteren neben Churchill Außenminister Grey und in zunehmendem Maße auch Lloyd George fanden. Erst am 4. August, einen Tag nach dem deutschen Einmarsch in Belgien, gibt die pazifistische Opposition im Kabinett widerwillig nach und London erklärt Deutschland den Krieg. Nur zwei Minister anstatt acht machen den angedrohten Rücktritt wahr. Churchill aber hat längst ohne verfassungsmäßige Deckung, ohne königliche Proklamation, die Mobilisierung der Flotte in Gang gesetzt. Um 15.50 Uhr am Sonntag, dem 3. August, während die deutsche Antwort auf das britische Ultimatum, sich aus Belgien zurückzuziehen, auf sich warten ließ, hat der Marineminister ein Signal an alle britischen Schiffe und Marinebasen geschickt. Commence hostilities against Germany. Ab Mitternacht sollen sie sich auf den Beginn von Kampfhandlungen gegen Deutschland einstellen. Niemand hat Churchill in diesem Sommer 1914 besser beschrieben als der in Kanada geborene Max Aitken, der spätere Lord Beaverbrook, der seit 1910 im Unterhaus saß und einer der engsten Weggefährten Churchills werden sollte. Er war nicht überrascht, schreibt er in seinen Memoiren. Er legte nicht den Kopf zwischen die Hände oder beklagte sich beim Himmel, dass die Welt untergehe. Er legte weder Furcht noch Unsicherheit an den Tag, auch kein Zeichen der Freude. Er hatte alles, was geschehen würde, so weit vorausgesehen, dass sein Gemüt nicht im geringsten erschüttert war, als die vorhergesehenen Ereignisse eintrafen. Diese Sätze hätte er auch auf den Churchill von 1939-40 münzen können. So genau beschreiben sie einen Charakter, der sich im Augenblick höchster Anspannung in einer an der Geschichte geschulten ruhigen Gewissheit übte. Unter den Politikern war Churchill 1914 wie 1940 der einzige Krieger, aber als Premierminister gelang ihm, was ihm im Ersten Weltkrieg aufgrund mangelnder politischer Amtsgewalt noch nicht gelingen konnte. Damals trat er bereits 9 Monate nach Kriegsbeginn vor die Schranke der Geschichte und wurde zurückgewiesen, geschlagen, entmutigt, verhöhnt. In seinem Charakterprofil fehlte noch ein Moment, die Erfahrung einer Niederlage. Gallipoli. Churchill ohne Fortüne. Die Flotte ist nicht entscheidend. Was der britischen Seemacht in den ersten Monaten des Krieges an Fehlern und Verlusten widerfuhr, gereichte dem Marineminister nicht eben zur Vermehrung seines Ansehens. Zu seinem Glück hatte er als First Sea Lord, als Flottenchef, den deutschstämmigen Prinz Louis Battenberg an seiner Seite, der manche Pfeile der Kritik, die eigentlich auf Churchill gerichtet waren, auf sich lenkte, jedenfalls bis zu seiner Entlassung Ende Oktober 1914, die vom Druck der öffentlichen Meinung quasi erzwungen wurde, weil ein Deutscher nicht verlässlich den Befehl über die britische Marine führen und britische Interessen vertreten könne. 3 britische Kreuzer wurden an einem helllichten Septembertag nahe der Doggerbank in der Nordsee von deutschen Torpedos versenkt. mit dem Verlust von 1459 Mann. Churchill wollte Battenberg über diese Gefahr im Vorhinein gewarnt haben, aber im Gedächtnis der Zeitgenossen blieb, was der Minister am Tag davor, dem 21. September, in einer Rede in Liverpool prahlend verkündet hatte, dass wenn die deutsche Marine sich nicht zum Kampf stelle, sie wie Ratten aus einem Loch geholt wird. Den König, George V., verleitete das anschließend gegenüber Premierminister Asquith zu der trockenen Bemerkung, die Ratten kamen ganz freiwillig heraus, und das auf unsere Kosten. Äußerst kritisch urteilte die Presse, als ruchbar wurde, dass das deutsche Schlachtschiff Göben und der kleinere Kreuzer Breslau allen Versuchen, sie abzufangen, entkommen und durch die Meerenge der Dardanellen nach Konstantinopel durchgeschlüpft waren. Und das zu einer Zeit, als im Osmanischen Reich große Empörung herrschte wegen Londons Weigerung, zwei türkische Kriegsschiffe, die auf britischen Werften praktisch fertig zur Auslieferung lagen und bereits bezahlt waren, freizugeben. Das sollte auf türkischer Seite die Entscheidung mit beeinflussen, neben den Achsenmächten in den Krieg einzutreten, was am 12. November 1914 geschah. Wie schnell der Krieg aus befreundeten Nationen gegenseitige Vernichter machen konnte. Beim großen Flottenfest in Kiel im Juni 1914 wehte auch der Union Jack über dem Hafen. 7 englische Kriegsschiffe waren zu Gast. Es war der 30. Juni, 2 Tage nach dem Mord von Sarajevo, und zum Abschied trug der englische Admiral einen herzlichen Farewell-Gruß vor. Friends today, friends in future, friends forever. Was für eine Illusion. Hin und her wogte die Bilanz auf den Meeren, ob vor der chilenischen Küste nahe den Falklandinseln oder in der Nordsee. Bedenkt man, wie stark vor dem Krieg das Flottenthema die Gemüter bewegt hatte, auf beiden Seiten des Ärmelkanals, bleibt das Resümee selbst ernüchternd. Die Marine spielte im Krieg nicht die tragende Rolle, die man von ihr erwartet hatte, nach der Vorkriegsaufregung um das deutsch-britische Wettrüsten. Selbst die Schlacht von Skagerrak im Juni 1916, die größte Seeschlacht der Weltgeschichte, als die man sie apostrophierte, die Briten nennen sie Battle of Jutland, endete im Patt. An einer Offensive des Deutschen Reiches zur See, welche die Vorstöße durch Belgien und Frankreich flankiert hätte, war nicht zu denken. Im Gegenteil, die britische Seeblockade in der Nordsee entfaltete im Verlauf des Krieges ihre einschnürende Wirkung, was ab 1916 die Versorgung Deutschlands mit Nahrungsmitteln krisenhaft erschweren sollte. Erst der uneingeschränkte U-Boot-Krieg gab dem Deutschen Reich einen kurzfristigen taktischen Vorteil. Letztlich jedoch einen kontraproduktiven, da er 1917 die USA zum alles entscheidenden Kriegseintritt auf Seiten der englisch-französischen Entente bewog. In Antwerpen geht der Marineminister an Land. Nach all dem Gesagten verwundert es nicht, dass Churchill mit seinem ausgreifenden Verstand und seiner unbändigen Energie sich nicht allein auf die Marine beschränken konnte und wollte. Im Grunde seines Herzens war er ein Mann des Heeres. Dort hatte er seine Kriegserfahrungen gesammelt, und man muss nur an die Reihe der Memoranden denken, mit denen er Asquith traktierte, um zu wissen, dass er den Krieg immer als Gesamtphänomen begriff und sich selbst als den Mastermind, der alles im Blick hat. In einer dieser Mitteilungen an den Premierminister hatte er zum Beispiel einen möglichen deutschen Vorstoß bis zur Marne vorausbeschrieben und auch vorhergesagt, dass dieser nach 40 Tagen zum Stillstand kommen und die Deutschen unter der Wucht der Gegner zum Rückzug gezwungen würden, was dann im September 1914 tatsächlich eintrat. Paul Addison überschreibt das entsprechende Kapitel seiner Churchill-Biografie mit »Der Lilliput Napoleon«. Im Kabinett übertrumpfte der 40-Jährige kraft seiner Eloquenz den eher einsilbigen, 25 Jahre älteren Kriegsminister Kitchener. Sein Geist operierte in großen Szenarien. So kam etwa die Idee des Tanks, des Vorläufers der Panzer, der zunächst als Landschiff figurierte und viele Köpfe gleichzeitig beschäftigte, dank Churchills Drängen voran. Zuweilen träumte er sich in die Rolle eines bedeutenden Oberkommandierenden. Feldmarschall Earl Alexander erzählt in seinen Memoiren, wie Churchill ihm während des Zweiten Weltkrieges einmal anvertraute: »Ich beneide dich. Du hast das tun können, was ich immer wollte, siegreiche Armeen befehligen. Ich kam dem einmal im Ersten Weltkrieg sehr nahe, als ich die Truppen in Antwerpen kommandierte. Ich dachte damals, dies sei meine große Chance.« Antwerpen. Das sollte ein weiteres Signalwort für die Churchill-Feinde werden, nach Tony Pandy und Sidney Street, gekrönt schon bald von Gallipoli, Etappen eines von brillantem Ungestüm verführten Abenteurers. Im August 1914 drohte ein deutscher Durchbruch auf der rechten Flanke der belgischen Truppen. Antwerpen, wohin der König und die Regierung geflüchtet waren, geriet in Gefahr, womit der größte anzunehmende Ernstfall in greifbare Nähe rückte, die Einnahme der belgischen und französischen Kanalhäfen. In dieser Stunde besannen sich Asquith und Kitchener, wie auch Grey, ihres wie mit den Füßen scharrenden Kollegen und entsandten Churchill nach Antwerpen, um den belgischen Widerstand mit neuem Mut zu infizieren. Er war der Mann, den man jetzt brauchte, die sinkende Kampfmoral wieder aufzubauen. Was der Marineminister, kaum dass er am 3. Oktober in Antwerpen eingetroffen war, auch umgehend in Angriff nahm. Er spielte den Deus ex machina, füllte mit seinem Enthusiasmus das politische Vakuum, überredete die belgische Regierung, die Evakuierung Antwerpens aufzuschieben, holte eine Brigade der Royal Marines heran, eine Infanterietruppe von leider nur niedrigem Ausbildungsstand, und versprach französische Verstärkung. Churchill war in seinem Element. Die Antwerpen-Mission ergriff ihn wie ein Taumel. Entsprechend setzte er am 5. Oktober ein Telegramm an den Premierminister auf, das in die Geschichte eingehen sollte als die wohl seltsamste Depesche eines britischen Kabinettsmitglieds an seinen Regierungschef. »Sollte die Regierung Ihrer Majestät glauben, dass ich hier zu Diensten sein kann«, telegrafierte Churchill, »bin ich bereit, mein Ministeramt aufzugeben und das Kommando zu übernehmen zur Entsetzung und zur Verstärkung der Verteidigungskräfte in Antwerpen in Zusammenarbeit mit der belgischen Armee. Voraussetzung ist, dass man mir den nötigen Rang und die Autorität überträgt, sowie die komplette Gewalt eines Kommandanten einer eigenen Streitkraft im Feld. Ich empfinde es als meine Pflicht, meine Dienste anzubieten, da ich sicher bin, dass dies Arrangement die beste Aussicht bietet für den siegreichen Ausgang eines Unternehmens, in das ich tief involviert bin. Ich harre Ihrer Antwort.« Als Asquith das Telegramm in der Kabinettsrunde vorlas, erfüllte homerisches Gelächter den Raum. Kein Gedanke daran, Churchill, wie Kitchener vielleicht ironisch vorschlug, zum Generalleutnant zu befördern, einen Abtrünnigen seines Ressorts, der einmal mehr die Frage aufwarf, ob er sein Urteilsvermögen nicht einem mächtigen Impuls zuliebe preisgegeben hatte, wie im kleineren Maßstab schon während der Battle of Sydney Street. Doch das Urteil der Geschichte über diese Episode in Churchills Leben fiel gnädiger aus. Gewiss, die erhoffte französische Verstärkung blieb aus, die britischen Kräfte waren zu gering bemessen und zu schlecht ausgebildet, und Antwerpen wurde am 10. Oktober von den Deutschen eingenommen. Aber die eine Woche, die der Marineminister mit seinem Einsatz herausholen konnte, erlaubte den Alliierten, Calais und Dünkirchen zu sichern, zwei wichtige Nachschubhäfen. In der Folge gelang es den deutschen Truppen im Raum der belgischen Kanalküste nicht, das britische Expeditionskorps von seinen Versorgungslinien abzuschneiden. Dennoch schlug Antwerpen gegen Churchill zurück, als der erste militärische Testfall, bei dem man ihm seine große Impulsivität als Handicap vorhielt. Es war der Vorläufer dessen, was ein halbes Jahr später geschehen sollte und was seine politische Karriere zu einem abrupten Ende brachte. Vorerst. Scheitern auf Gallipoli. Das unentschiedene Hin und Her um jeweils ein paar hundert Meter Boden an der Westfront empörte den strategischen Sinn Churchills. Es konnte nicht angehen, dass England seine Söhne im Stellungskrieg verheizte, ohne dass ein anderer Plan dahinter stand, als dem Gegner gleiche Opfer abzuringen, Blutzoll um Blutzoll, in der Hoffnung, ihn niederzuringen. Kriegsziele sehen anders aus. So So verfasste der First Lord of the Admiralty am 29. Dezember des ersten Kriegsjahres eines seiner aufrüttelnden Memoranden für den Premierminister, mit einer Analyse, wie sie schonungsloser nicht ausfallen konnte. Keine Seite wird die Stärke aufbringen, auf dem westlichen Kriegsschauplatz die Linien des Gegners zu überwältigen. Auch wenn zweifellos mehrere hunderttausend Männer vergeudet werden zur Befriedigung der militärischen Planer. Wenn diese Sicht zutrifft, erhebt sich die Frage, wie sollen wir unsere Militärmacht einsetzen? Gibt es keine andere Wahl, als unsere Armeen nach Flandern zu schicken, um dort Stacheldraht zu kauen? Wenn es unmöglich oder unzumutbar kostspielig ist, die deutschen Linien an den bekannten Fronten zu durchbrechen, sollten wir dann dem Gegner nicht an neuen Frontabschnitten gegenübertreten und die Russen dazu bringen, das Gleiche zu tun? Stacheldraht kauen in Flandern. Niemand außer Churchill mit seiner unnachahmlichen, bildgesättigten Sprache hätte das angesprochene Problem derart plastisch in Worte fassen können. Die Idee, den Gegner nicht dort zu treffen, wo er bereits steht, sondern an einer neuen Front zu versuchen, ihn zu stellen und zu schwächen, ist in der jüngeren Vergangenheit als Militärdoktrin unter dem Begriff der horizontalen Eskalation neu belebt worden. Caspar Weinberger, Ronald Reagans Verteidigungsminister, hat sie Anfang der 1980er Jahre in das strategische Dispositiv der USA aufgenommen. Als lohnendster Ort für eine solche neue Front erschien Churchill die Meerenge der Dardanellen, jene 60 Kilometer lange Wasserstraße von der Ägäis bis ins Marmarameer, durch die man auf Konstantinopel vorstoßen konnte, was der Macht des Sultans, der gerade auf der Seite der Achsenmächte in den Krieg eingetreten war, den Todesstoß versetzen sollte. In der Literatur läuft dieses Kapitel der Kriegsgeschichte oft auch unter dem Namen jener felsigen Halbinsel, die den Norden der Dardanellen säumt, Gallipoli. Ein Sieg an dieser Front, so Churchills Kalkül, würde den Seeweg zum russischen Alliierten öffnen, dem die Munition auszugehen drohte und der sich von türkischen Angriffen im Kaukasus bedrängt sah. Die noch zögernden Balkanstaaten, Bulgarien und Rumänien, auch Italien und Griechenland könnten vielleicht durch einen Erfolg der Entente überzeugt werden, sich ihr anzuschließen. Diese Länder warteten auf Angebote, wie Geoffrey Best mit schöner Ironie feststellt. Und schließlich, die strategische Schwächung der Mittelmächte an ihrer südöstlichen Flanke würde in Flandern zur Entlastung führen, was den Krieg, wenn alles gut ging, um entscheidende Monate verkürzen müsste. Ein verlockender Gedanke. Aber Churchill war nicht oberster Kriegsherr. Ihm standen lauter Wenn und Abers im Kabinett und unter der Admiralität im Wege. Darunter auch der unberechenbare Lord Fisher, den er Ende Oktober als ersten Sea Lord für den entlassenen Prinz Louis Battenberg aus der Pensionierung geholt hatte. Fisher, inzwischen 74 Jahre alt, war ein militärisches Schwergewicht, mit einem noch größeren Ego als Churchill. Seine aufbrausende, imperiale Art musste über kurz oder lang mit dem jugendlichen Minister zusammenprallen. Doch Churchill hing an dem Mann, von dem er einst alles über die nötigen Navy-Reformen gelernt hatte. Eine solche Ikone konnte die Admiralität nur stärken, dachte er. Es kam aber ganz anders. Auf die Anfrage aus London, ob man die Operation Dardanellen allein mit Schiffen durchführen könnte, antwortete der im östlichen Mittelmeer verantwortliche Vizeadmiral Sackville Carden mit einem vorsichtigen Ja. Fisher widersprach. Es müsse ein amphibisches Unternehmen zu See und zu Land werden. Dafür freilich fehlte es in der britischen Tradition an jeglicher Erfahrung. Marine und Armee waren es nicht gewohnt, zusammenzuarbeiten. Und so gingen die Vorschläge hin und her, wobei Kriegsminister Kitchener einmal dieser, dann jener Option zuneigte und Premierminister Asquith sich hinter seiner gewohnten Entscheidungsunlust verschanzte. Der Mann mit einer Dauerkarte auf der Strecke des geringsten Widerstandes, wie Leo Emery ihn in seinen Tagebüchern ironisierte. Die Karikaturisten zeichneten Asquith als Premierminister des Wait and See. Für einen Ungeduldigen wie Churchill war all das ein Gräuel. Am 13. Januar 1915 legte er dem Kriegsrat einen Plan vor, wonach die Marine in die Meerenge vorstoßen und die türkischen Forts auf Gallipoli und der gegenüberliegenden kleinasiatischen Seite außer Gefecht setzen sollte. Der Kriegsrat reagierte enthusiastisch. Fischer würde später vor dem Dardanellen-Komitee aussagen: Churchill was beautiful. Er hat das Gehirn eines Moses und die Stimme eines Aaron. Er könnte einen Vogel zum Verlassen des Baumes überreden. Alle waren überwältigt von seinen Worten. Ich für meinen Teil nicht. Die Erwartung, dass Kriegsminister Kitchener Truppen aus Flandern abziehen und für eine Gallipoli-Invasion bereitstellen würde, enttäuschte dieser Mitte Februar mit einem kategorischen Nein. Und so begann am 19. Februar von der ägäischen Seite aus die Bombardierung der äußeren türkischen Forts, die bis Anfang März ausgeschaltet waren. Nur die mobilen türkischen Batterien waren intakt geblieben. Ein Monat verstrich, ehe am 18. März der Konvoi aus britischen und französischen Kriegsschiffen endlich in die dicht vermiente Meerenge vorstieß und jetzt auch die inneren Geschützstellungen auf Gallipoli angriff. Doch hatte das Minenräumkommando zuvor nicht alle Minen entdecken können, und 5 britische Kreuzer sowie ein französisches Schlachtschiff gingen unter oder wurden schwer beschädigt. Weil Kitchener jetzt doch in einer erstaunlichen Wende die 29. Mittelmeerdivision für eine Landung auf Gallipoli freimachen wollte, riet Admiral de Robeck, der dem erkrankten Carden gefolgt war, zum einstweiligen Rückzug der in die Meerenge eingedrungenen Restflotte. Churchill hielt dagegen, das Bombardement müsse fortgesetzt werden, noch ehe die Truppen einträfen. Es bedürfe nur weiterer Schiffe, zusätzlich zu den immerhin noch 36 des Entente-Konvois, um die Meerenge für den Durchstoß zu öffnen. Aber de Robeck setzte sich durch. Churchill sollte ihn später immer nur sarkastisch de Rowback nennen, den Zurückruderer. Dem Marineminister war die Steuerung endgültig entglitten. Das Kriegsministerium nahm jetzt die Zügel in die Hand und verwandelte, was als Marineunternehmen in den Dardanellen begonnen hatte, entschlossen zu einer regelrechten Invasion von Gallipoli. Zu seiner Orientierung in diesem Teil Europas führte General Ian Hamilton, der Anführer der Marinedivision und Freund Churchills seit den Kämpfen in Südafrika, einen Baedeker-Führer von 1908 über Konstantinopel mit sich. Kaum ideal für eine Militäroperation auf der felsigen Halbinsel. Die weitere Verantwortung auf diesem Kriegsschauplatz hatten jetzt andere als Churchill zu tragen. Kitchener, de Robeck, Hamilton, auch der von einer weiteren Marineoffensive abratende Fischer. Verbündete Truppen aus den Dominien Australien und Neuseeland stellten ein eigenes Kontingent zur Verfügung, 30.000 Mann stark, das Australian and New Zealand Army Corps, ANZAC, das hier zum ersten Mal in einer Operation des Mutterlandes eingriff, mit verheerenden Folgen. Vom Beginn der Invasion am 25. April 1915 an steigerte sich das Dardanellen-Unternehmen zu einem Crescendo der Aussichtslosigkeit gegenüber gut vorbereiteten türkischen Kräften unter Leitung des deutschen Generals Otto Liemann von Sanders. Der hatte aufgrund der zögerlichen Entscheidungen in London genug Zeit gehabt, die türkische Präsenz auf Gallipoli zu verstärken. In Gallipoli kämpfte als Offizier übrigens auch ein gewisser Kemal Pascha, der spätere Begründer der modernen türkischen Republik und ihr erster Staatspräsident, bis heute in seinem Land als Atatürk von vielen tief verehrt. Namen wie Anzac Cove, Suvla Bay oder Kap Helles, alles Orte auf Gallipoli, wurden so notorisch wie Ypern, Langemark oder die Somme. Und aus dem gleichen Grund. Beide Seiten verbissen sich in die vergebliche Hoffnung eines Durchbruchs. Der Vorstoß blieb auch hier im Grabenkrieg stecken. Und es gab auch auf Gallipoli keine Alternative zum Kauen von Stacheldraht, das Churchill den eigenen Truppen aus dem besten aller Motive heraus hatte ersparen wollen. Im Dezember 1915 verfügte Kitchener den endgültigen Rückzug, der bis zum Januar des folgenden Jahres beendet war. Die Bilanz? Über 100.000 Tote, davon ca. 44.000 auf Seiten des Empire und der verbündeten Franzosen. Noch heute begeht man in Australien an jedem 25. April den Anzac Day, Zur Erinnerung an die 12.000 Anzac-Soldaten, die dem gescheiterten Gallipoli-Unternehmen geopfert wurden. Auch an der Westfront ging es nicht voran. Asquiths letzte Monate als Chef einer allein aus Liberalen gebildeten Regierung brachen an. Im Frühjahr 1915 wurde eine Koalition mit den Konservativen zwingend. Die witterten eine Gelegenheit, den Verräter Churchill loszuwerden, der 1904 zu den Liberalen gewechselt und 1910/11 zur Geißel der Tories geworden war. Ergo, ein Zusammengehen mit den Liberalen gab es nur unter der Bedingung, dass Churchill nicht mehr dabei sein dürfe. Vergeblich bestürmte Clementine den Premierminister in einem langen Brief, ihren Mann nicht dem Koalitionspoker zuliebe zu opfern. Es half nichts. Asquith beehrte den Brief nicht einmal mit einer Antwort und trennte sich von Churchill, indem er ihn als Kanzler des Herzogtums Lancaster, Duchy of Lancaster, einsetzte. Eine honorige Stellung mit Kabinettsrang und der Befugnis, die königlichen Ländereien zu beaufsichtigen. Das Amt existiert noch heute. Auch würde er als Mitglied der Regierung der Dardanellenkommission angehören, versicherte ihm Asquith, und dort seine Ansichten zum Fortgang des Gallipoli-Unternehmens vortragen können. Churchill, in die Enge getrieben, nahm einen vielleicht ehrenwerten, aber für ihn fatalen Ausweg. Während alle Welt in ihm den Sündenbock für das sich auf Gallipoli abzeichnende Fiasko sah, versteifte er sich darauf, das Unternehmen zu verteidigen und bekämpfte selbst noch im Herbst Kitcheners Beschluss zum Rückzug. In einer Sitzung des Komitees giftete er: »Warum empfindet man in dieser Runde die Verluste in Gallipoli als so viel schwerwiegender als die an der westlichen Front?« Worauf der Generalstaatsanwalt Sir Edward Carson ihm antwortete: »Weil die Verluste in Frankreich damit zu tun haben, dass wir Deutsche töten.« Doch wie bei Antwerpen milderte sich das Urteil über Churchill auch bei Gallipoli mit wachsendem zeitlichem Abstand. Schon der Abschlussbericht der Dardanellenkommission vom Juni 1917 sah die Schuld bei vielen Teilnehmern, wobei man auf Asquith die meiste Kritik ablud. Ein angesehener Militärhistoriker wie Basil Liddell Hart beschrieb in den 20er Jahren das Dardanellenunternehmen als solides, weitsichtiges Konzept, verdorben freilich durch eine Kette von Irrtümern, wie sie in der britischen Geschichte bis dahin unerreicht war. Man kann sich leicht in die Frustration Churchills hineinversetzen, der überzeugt war, dass ein zweiter Anlauf in den Dardanellen, wie er ihn vergeblich vorgeschlagen hatte, den Durchbruch hätte schaffen können. Das wurde nach seinem Tod von türkischer Seite bestätigt. 1969 besuchte Martin Gilbert im Verlauf seiner unermüdlichen Quellensuche für die im Entstehen begriffene offizielle Churchill-Biografie auch Ismet İnönü in Ankara, der auf Gallipoli als Leutnant unter Kemal Pascha gedient hatte und später dessen Nachfolger als Präsident der Türkei wurde. İnönü berichtete Gilbert, der Angriff der Navy habe um Haaresbreite zum Erfolg geführt. Die Kriegsschiffe der Verbündeten waren bereits sehr weit in die Meerenge vorgedrungen, nur wenige Hindernisse standen noch im Weg. Bei einem Durchbruch ins Marmara Meer wäre die türkische Flotte durch die vereinten Seestreitkräfte der Entente dezimiert und Konstantinopel erreicht worden. Ganz zu schweigen davon, dass die enormen Verluste auf den Stränden und in den Gräben der Halbinsel vermieden worden wären. Bei seinen Erkundigungen in Ankara begab sich der Biograf auch in das Haus Atatürks, einen nationalen Schrein, wo ihn Atatürks langjährige Sekretärin herumführte. In der Bibliothek des Vaters der modernen Türkei fand er eine Ausgabe von Churchills fünfbändigem Werk »The World Crisis« und darin unterstrichen die Stelle, wo Admiral de Robeck einen zweiten Vorstoß in der Meerenge ablehnte. Atatürk hatte sich am Rand ein geflügeltes türkisches Wort notiert: »Die Geschichte ist schonungslos mit dem, der ohne Schonungslosigkeit ist.« Das Dardanellen-Desaster wirkte bis in die Planungen während des Zweiten Weltkriegs hinein. Churchills Zögern bei der Eröffnung einer zweiten Front, zu der Stalin die Alliierten drängte, hatte auch mit der Erinnerung an Gallipoli zu tun. Die Lektionen aus dieser Episode standen für die Strategen im Vordergrund. Sie begriffen, wie notwendig eine gründliche Vorbereitung war, die es beim Dardanellen-Unternehmen nicht gegeben hatte. Diesmal wurden alle Teilstreitkräfte mit einbezogen und die Kommunikation zwischen ihnen perfekt durchgeprobt, um sicherzustellen, dass alle am Platz waren, sobald sie dazu aufgefordert waren. Churchill litt tief unter dem Fiasko von Gallipoli. 10 Jahre lang, seit seinem Eintritt in die Regierung als Undersecretary im Kolonialministerium, hatte er einen meteorgleichen Aufstieg erlebt, bewundert viel und viel gescholten, gewiss, aber er war dennoch ein unübersehbarer Faktor der britischen Politik geworden und hatte Grund zu glauben, dass er inzwischen unverzichtbar war. Sein eigentliches strategisches Defizit lag allerdings bei der Einschätzung Russlands. Der Traum des russischen Imperiums von der Beherrschung des Bosporus, einem Durchbruch in die Ägäis und ins östliche Mittelmeer und von da durch den Suezkanal in den arabischen Raum, kam in Churchills Denken nicht vor. Das überrascht, wo doch The Great Game, die Eindämmung Russlands, seit Generationen zu den Grundpfeilern britischer Außenpolitik gehörte, der schließlich auch der junge Kavallerist 1898 in den Schluchten Nordwestindiens unterstellt war. Das Osmanische Reich hatte in dieser Kalkulation seinen Part zu spielen, als Puffer, als Element einer frühen Form von Containment-Politik. Die Triple Entente zwischen England, Frankreich und Russland von 1907 und die Waffenbrüderschaft im Krieg machte diese Koordinaten zunichte. The Great Game schien überwunden. Alle Überlegungen galten jetzt dem armen, bedrängten Zaren an seiner türkischen Flanke. Hilfe für St. Petersburg war vorrangig und die Kontinuität der imperialen Ziele Russlands wie aus dem Gesichtsfeld verschwunden. Erst das Russland der bolschewistischen Revolution sollte für Churchill wieder ein bedrohliches Profil annehmen. Noch im ersten Band seiner Memoiren zum Zweiten Weltkrieg, The Gathering Storm, in dem er die Genese des Kriegsausbruchs beschreibt, kommt Churchill auf Gallipoli zurück. »Im Jahr 1915 bin ich wegen der Dardanellenfrage gestürzt worden«, liest man da. »Und ein Unternehmen von überragender Bedeutung wurde aufgegeben, weil ich von meiner untergeordneten Stellung aus eine bedeutende, entscheidende Operation durchzuführen versucht hatte.« Die Menschen sind schlecht beraten, wenn sie dergleichen wagen. Diese Lektion hat sich mir tief eingeprägt. Und noch eine zweite Lektion nahm er für seine spätere Laufbahn mit. Nie wieder dürfe es dazu kommen, so schrieb er bereits in The World Crisis, dass Admiräle und Generäle das letzte Wort über das Kriegsgeschehen haben. Die Zügel müssten unbedingt in ziviler Hand liegen, denn nur so könne der Binnenkampf divergierender Interessen der verschiedenen militärischen Ressorts ausgeschaltet bleiben. 1940, als Kriegspremier und höchste politische Gewalt, konnte Churchill beide Lektionen in die Tat umsetzen. Aber Gallipoli haftete an ihm wie ein Fluch. Auch heutige Briten mögen oft wenig über den Churchill vor 1940 wissen. Gallipoli ist ihnen geläufig. Randolph, Churchills Sohn, erinnerte sich, wie er auf dem Internat Eton einmal einen Klassenkameraden fragte, »Willst du mein Freund sein?« »Nein«, kam die schroffe Antwort. »Warum nicht?« fragte der junge Randolph zurück. »Dein Vater ermordete meinen Vater.« »Was meinst du damit?« »Bei den Dardanellen.« Nach dem Tod ihres Mannes meinte Lady Churchill im Gespräch mit Martin Gilbert, Gallipoli verfolgte Winston für den Rest seines Lebens. Er meinte, es sei um ihn geschehen. Er glaubte nicht, dass man ihn je in die Regierung zurückholen würde. Ich dachte, er würde vor Kummer sterben. Die Wiederkehr des Winston Spencer Churchill. Wie die Malerei Churchill aus der Depression rettete. Um die Jahreswende 1921-22 erschien in dem Monatsmagazin Strand ein Essay, der zu den berühmtesten autobiografischen Texten gehört, die wir von Churchill besitzen, auch zu seinen schönsten. Darin schildert er die Niedergeschlagenheit, die ihn nach dem Verlust seines Ministeramtes ereilte, das Marlborough-Erbe, den schwarzen Hund, der ihn immer dann ansprang, wenn er aus einem Höhenflug intensivster Aktion in erzwungene Inaktivität abstürzte. Aber eine Metamorphose setzte diesmal ein, die in Churchills eigener Bildersprache am besten zum Ausdruck kommt. Als ich Ende Mai die Admiralty verließ, blieb ich noch Mitglied des Kabinetts und des Kriegsrats. In dieser Position erfuhr ich alles und konnte doch nichts ausrichten. Der Wechsel von einer intensiven regierungsamtlichen Tätigkeit zu den eng umschriebenen Aufgaben eines Beraters ließ mich nach Luft ringen. Wie ein aus großer Tiefe gehobenes Seeungeheuer oder ein Taucher, der zu plötzlich an die Oberfläche kommt. So bedroht von Druckabfall fühlten sich meine Venen an, wie zum Bersten. Ich war erfasst von großer Sorge, ohne sie mildern zu können. Lange Stunden von absolut unerwünschter Muße, in der ich die schreckliche Entfaltung des Krieges durchdenken konnte, waren mein Los. In einem Augenblick, in dem alle meine Adern nach Aktion dürsteten, ward ich zum Zuschauen bei der Tragödie verdammt, und das in der ersten Reihe. Aber genau in diesem Moment war es, dass die Muse der Malerei zu meiner Rettung erschien und sprach: »Wären diese Spielzeuge nichts für dich? Manchen Leuten geraten sie zur Kurzweil.« »Painting as a pastime«, nannte Churchill seinen Essay, »Malen als Zeitvertreib«, vermehrt um ein weiteres Capriccio, bald danach, »Hobbies«, ist dieses autobiografische Kabinettstück immer wieder aufgelegt worden, ein Beweis seiner andauernden Faszination. 2012 hatte sich auch Amerikas Ex-Präsident George W. Bush von Churchills Essay verführen lassen, das Malen zu erlernen, und das schwankende Resultat seiner Bemühungen stellte er bereits 2014 mit einer Ausstellung von Politikerporträts in Dallas der Öffentlichkeit vor. Für Churchill wurde die Malerei freilich zu einer geradezu existenziellen Entdeckung, zu einem Lebenselixier, einer Besänftigung der Unruhe auf dem Grund seiner Seele. In Hoe Farm nahe Godalming in Surrey, wo Clementine für die inzwischen fünfköpfige Familie 1915 eine Sommerresidenz gemietet hatte, bekamen die Churchills oft Besuch von Lady Gwendolyn Gooney, der Frau von Churchills Bruder Jack, der auf Gallipoli im Einsatz war, und deren zwei Söhnen. Gwendolyn, entschlossen, ihren Schwager aus seinen trüben Gedanken zu erlösen, lud ihn eines Tages ein, ihr beim Malen mit Wasserfarben zuzuschauen. Churchill ließ sich verlocken, es seinerseits zu probieren, mit wachsendem Erstaunen über seine Faszination für das ihm ungewohnte Metier, besonders als er zu Öl überging. Eine künstlerische Aussaat lag da, um zum Leben erweckt zu werden. So beschreibt Churchills jüngste Tochter, Lady Soames, diesen Augenblick im Leben ihres Vaters in ihrer eindringlichen Studie »Winston Churchill, His Life as a Painter«. Es ist nicht die Aufgabe der vorliegenden Biografie, Churchill als Vertreter der letzten Phase des Impressionismus zu würdigen, wie Sir John Rothenstein, der ehemalige Direktor der Londoner Tate Gallery, Churchill einordnete. So reizvoll das sein mag, uns interessiert vor allem, wie es möglich war, dass Churchill aus der Malerei neue Stabilität, eine neue Konstanz schöpfte. Wir haben ihn bisher als einen Mann der Tat beschrieben, unbändig in seinem Vorwärtsdrang. Wie wollte dazu eine kontemplative Tätigkeit wie das Malen passen, das überhaupt nur in ruhiger Versenkung gelingen kann? Anders gefragt, wie viel von dem bekannten Winston Churchill ging auch in seine neue Leidenschaft ein, unter neuen, künstlerischen Bedingungen? Das Glück wollte es, dass die Churchills damals in ihrer Londoner Stadtwohnung in 5 Cromwell Place den Maler Sir John Lavery und dessen Frau Hazel, auch sie eine begabte Malerin, zu Nachbarn hatten. Und sogleich holte sich der Ex-Minister bei den beiden den professionellen Rat, den er jetzt benötigte. In seinem Essay erzählt er von seinen ersten Schritten mit humorvollem Aplomb. Staffelei, Leinwand, Pinsel, Farben und Palette waren gekauft, aber wie beginnen? Vorsichtig, so schreibt er, übertrug er mit dünnem Pinsel ein Hellblau auf die Leinwand, dort, wo er sich ein Stück Himmel für sein Sujet ausgedacht hatte. Aber das war eine Markierung, nicht größer als eine Bohne, so gedämpft, so verhalten, ja fast verkrampft. Es blieb ohne Wirkung. Da ertönte hinter ihm die resolute Stimme von Lady Lavery: »Was zögern Sie? Geben Sie mir einen breiten Pinsel, den großen!« Die Augen flossen dem Adepten über, als er zusah. Hinein in das Terpentingefäß, Suhlen in Blau und Deckweiß, heftige Schwünge auf der längst nicht mehr sauberen Palette und dann etliche große wilde Schläge und Hiebe von Blau auf die sich duckende Leinwand. Jeder sah, dass sie sich nicht wehren konnte. Aber kein böses Schicksal rächte sich für die bittere Gewalttat. Der Zauber war gebrochen. Alle Hemmungen wie verschwunden. Was für eine Lektion. Gesehen, getan, ich ergriff den größten Pinsel und fiel mit berserkerhafter Wut über mein Opfer her. Seither habe ich nie wieder irgendwelche Scheu vor einer leeren Leinwand gehabt. Mit der Moral von der Geschichte hält der keimende Künstler nicht lange hinterm Berg. Kühnheit macht einen großen Teil der Malkunst aus, vertraute er seinen Lesern an. Und das Malen eines Bildes ist, wie wenn man in eine Schlacht geht. Beides gehorcht demselben Prinzip. Einem langen, sich langsam enthüllenden, in sich verknüpften Argument. Es geht um eine These, die, ob von wenigen oder vielen Teilen gestützt, dem einheitlichen Kommando einer Konzeption gehorcht. Der französische Maler Paul Maze, mit dem Churchill ab den 30er Jahren eine enge Freundschaft verband, bestätigte diesen in seinem expressiven Drang. Male, wie du schreibst oder sprichst. Jeder Schwung des Pinsels muss wie ein Statement sein, das man fühlt und sieht. Kühnheit, Audacity, das empfahl Churchill selbst allen angehenden Malern als Grundvoraussetzung des Temperaments. War Kühnheit nicht auch ein Grundmerkmal seines Naturells? Auch die Malerei wurde somit für Churchill eine Bewährungsprobe. Das ist der Grund, warum er sich dieser neuen Liebhaberei so rückhaltlos ergab. Gewiss, Talent war da, eine künstlerische Aussaat, wie Lady Soames es formulierte. Aber als sie aufging, musste Churchill entdecken, wie ganz und gar angemessen dieser Zeitvertreib war für seine immer beschäftigte, nie ruhende Natur. Die Malerei hielt ihn in Bewegung, wenn er Stunden vor der Leinwand verbrachte, bis der Drang nach Fertigstellung eines Bildes befriedigt, bis die Schlacht gewonnen war. Die Motive, die er wählte, könnten über diese Gesetzmäßigkeit hinwegtäuschen. Es dominieren die klassischen Genrebilder der Natur. Ruhendes oder vom Wind animiertes Wasser, makelloser Schnee, dunkle Bäume mit dichtem Laub wie auf Wache oder von Sonnenlicht überflutet, ferne Berge, der Saum des Meeres, das ihn vor allem im Midi immer wieder fesselte, und über allem das pralle Ockerlicht einer funkelnden Sonne, seine Lieblingsfärbung. Keine Andeutung von Kampf, Tragödie, drohendem Unwetter, Nachtszenen. Geschickt hält er sich fern von Sujets, die ein langfristiges akademisches Studium vorausgesetzt hätten, wie etwa das Porträt oder überhaupt jede figürliche Darstellung. Churchill schwor auf den schnellen Zugriff. Seine Spontaneität gehört zu seiner stärksten Ausstrahlung, schrieb 1953 Thomas Bodkin, der Direktor der Nationalgalerie Irlands. Der Maler muss wählen zwischen Eindrücken einerseits, lesen wir bei Churchill selbst, wenn sie frisch, warm und lebendig sind, und der kalten, intensiven Anstrengung von Wissen und Willenskraft andererseits, verlängert vielleicht auf Wochen hinaus, woraus allein ein Meisterwerk resultiert. Aber es ist besser, man hadert nicht allzu sehr mit Letzteren, empfiehlt er. Überlasse den wunderbaren Prozess von Bildaufbau und Bildentstehung den Meistern der Malkunst, die das in einem Leben der Hingabe geübt haben. Geh du hinaus in das Sonnenlicht und sei glücklich mit dem, was du siehst. Die freundliche Empfehlung unterschlägt, wie tief Churchill über die Aneignung des Augenscheins im Prozess malerischer Umsetzung nachgedacht hat. Ein Zeugnis seiner Hellsicht hat ihm der 1936 nach England emigrierte Kunsthistoriker Ernst Gombrich ausgestellt, der als Akademiker dem gleichen Problem auf der Spur war. Wie das menschliche Gemüt Objekte der Anschauung bildlich erfassen und übertragen kann. In Kunst und Illusion, zuerst 1959 auf Englisch erschienen, unterwarf Gombrich die folgende Passage aus Churchills Painting as a Pastime einer eingehenden Betrachtung. Ich würde es begrüßen, wenn eine wirkliche Autorität einmal genau die Rolle untersuchen würde, die dem Gedächtnis beim Malen zukommt. Wir blicken gezielt auf das darzustellende Objekt, dann auf die Palette und schließlich auf die Leinwand. Die Leinwand empfängt somit eine Botschaft, die meist ein paar Sekunden früher von dem gewählten Motiv in der Natur ausgesandt wurde. Aber diese Botschaft geht auf ihrem Weg durch ein Postamt, das sie in Codeform weiter befördert, als in Farbe verwandeltes Licht. So verschlüsselt kommt sie als Kryptogramm auf der Leinwand an. Erst wenn sie zu allem, was sich sonst noch auf der Leinwand vorfindet, in die richtige Beziehung gebracht wird, kann die Botschaft entziffert werden, wird ihre Bedeutung offenbar. Aus dem bloßen Pigment wird wieder Licht. Allerdings nicht das Licht der Natur, sondern das Licht der Kunst. Gombrich rühmte die Luzidität dieser Darstellung. Churchill, so schrieb er, habe die komplexe Beziehung zwischen Objekt und Kunstwerk klarer erfasst als jeder berufsmäßige Kunsttheoretiker. Es ist das große Verdienst Peter Alters in seiner Churchill-Monographie auf Gombrich hingewiesen und Churchill als Maler nicht wie viele andere Biografen übergangen zu haben. An die 500 Bilder von Churchills Hand sind bekannt. Etwa die Hälfte davon entstand in dem Jahrzehnt 1929 bis 1939, als er kein politisches Amt bekleidete. Anders als seine Bücher und Zeitungsbeiträge, aus denen Churchill sein stattliches Einkommen bezog, verband er mit dem Malen keine kommerziellen Nebengedanken. Eher zögernd, wie verschämt über »meine kleinen Schmierflecken«, »my little daubs«, näherte sich der Autodidakt dem Kunstmarkt. Dazu wurde er zum ersten Mal von dem französischen Maler Charles Monta gedrängt, der ihm riet, unter Pseudonym Charles Morin einige seiner Bilder 1921 in Paris in einer Ausstellung von Postimpressionisten unterzubringen. Immerhin fanden 6 davon ihre Käufer. 1925 folgte der erste Preis in einer Amateurkunstausstellung in London, wo von jedem Maler nur ein unsigniertes Bild erlaubt war. Churchill gewann mit Winter Sunshine, einer Darstellung seines Landsitzes Chartwell im Schnee. Sir John Lavery machte ihm in seiner Autobiografie The Life of a Painter ein großes Kompliment. Ein übers andere Mal hat auch mir Churchill mit seiner charakteristischen Furchtlosigkeit und Freiheit von jeder Konvention gezeigt, wie man's macht. Hätte er von früh auf die Malerei statt der Staatskunst gewählt, ich glaube, er wäre ein großer Meister des Pinsels geworden. Im Katalog zur großen Churchill-Ausstellung von 1959 in der Royal Academy in London werden die geschickte Hand, das wählerische Auge und die emotionale Antwort auf die Wirkungen der Natur gleichermaßen gerühmt. Sein Pinsel sei kühn und freudig bewegt. Schon 1948 hatte ihn die Academy, die jährlich einige seiner Gemälde in ihre Sommerausstellung aufnahm, zum Royal Academician Extraordinary gewählt. Die Malerei half Churchill, sein Gleichgewicht zu finden, wie sein Leibarzt Lord Moran sich nach dem Zweiten Weltkrieg notierte. Auch unterbrach die Vertiefung in die Leinwand wohltätig seinen unendlichen Redefluss, wie Lady Soames registrierte. Ein zusätzlicher Vorteil für Churchills Umgebung. Die Tochter zählte als Grundausstattung für viele seiner Reisen in der Nachkriegszeit auf 15 Rahmen, etliche Dutzend Leinwände, 6 oder 8 Staffeleien, 3 bis 4 Leuchtkörper und immer ein Studio, das bereitstehen musste. Der Barockmensch in Churchill mit seiner überlebensgroßen Energie und Lebenslust ließ sich auch als Maler nicht ins Kleinformat zwängen. Aber schon lange vorher, ob als Kolonialminister 1921 in Jerusalem und Kairo oder 1927 beim Besuch in der schottischen Königsresidenz Balmoral, waren Churchills Malutensilien unverzichtbare Requisiten auch auf beruflichen Reisen. König George V. ließ ihm in Balmoral bereitwillig den Ministerraum, der für Regierungsbesuche aus London gedacht war, als Atelier einrichten. Wenige Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs besuchte Churchill zusammen mit Paul Maas das Schloss Saint-Georges-Motel in der Normandie, einen Besitz der Vanderbilt-Erbin Consuelo, der Ex-Frau des 9. Herzogs von Marlborough, Churchills Cousin. Maas und er malten um die Wette, um das Wasserschloss zu erfassen. Der Franzose berichtete später, wie Churchill ihm prophezeite, dies ist das letzte Bild, das wir für sehr lange Zeit malen werden. Es folgten politische Kommentare, so über die Deutschen und ihre Armee. Churchills Gedanken machten Ausflüge von der Leinwand. Schließlich, so fährt Maas in seinem Bericht fort, nahm sein Unterkiefer seine große Zigarre wie in die Zange, und ich spürte die Entschlossenheit seines Willens, als er sagte, oh ja, trotz allem, wir werden ihn, Hitler, kriegen. Wenn es das Mal nicht gäbe, könnte ich nicht leben, gestand Churchill später gegenüber John Rothenstein, dem Direktor der Tate Gallery. Ich könnte die Anspannung der Dinge nicht ertragen. Und in Painting as a Pastime teilte er dem Leser mit dem Augenzwinkern des Agnostikers mit: Wenn ich dereinst im Himmel bin, werde ich eine beträchtliche Anzahl meiner ersten Millionen Jahre dem Malen widmen und so dem Thema auf den Grund kommen. Während des Zweiten Weltkrieges musste Churchill seine Malleidenschaft ruhen lassen. Die Konzentration auf den Krieg und dessen Ziele erlaubte keine Ablenkung. Umso berühmter wurde die Entstehung des einzigen Bildes, das er der Beanspruchung durch den Krieg abtrotzte. Es war der letzte Tag der Konferenz von Casablanca, der 24. Januar 1943. Präsident Roosevelt hatte sich zur Abreise bereit machen wollen, aber Churchill konnte ihn überreden, mit ihm zusammen nach Marrakesch zu reisen. Im vierten Band seiner Geschichte des Zweiten Weltkrieges, die auch eine Geschichte Winston Churchills in dieser Zeit ist, berichtet er, wie er FDR für die Idee gewann. Sie können doch nicht diesen ganzen Weg bis nach Marokko gemacht haben, ohne Marrakesch zu sehen. Lassen Sie uns doch 2 Tage dort verweilen. Ich muss neben Ihnen sitzen, wenn Sie den Sonnenuntergang über den schneebedeckten Gipfel des Atlasgebirges erleben. Marrakesch hatte Churchill schon auf einer Reise im Winter 1935-36 verzaubert. Roosevelt willigte ein, und so brach eine 30 Mann große Gruppe um die beiden Staatsmänner und ihre Entourage am 24. Januar zur 240 Kilometer weiten Fahrt von Casablanca nach Marrakesch auf. Auf halbem Wege der 4-stündigen Reise machte man in offenem Wüstengelände Halt zum Picknick, während stark bewaffnete Sicherheitskräfte die Gruppe beschützten, in der Höhe unterstützt von patrouillierenden Flugzeugen. In Marrakesch nahm man dann Quartier im Hause des amerikanischen Vizekonsuls. Die Villa war gekrönt von einem Berberturm, von dem aus man einen grandiosen Blick auf die Stadt und die Atlasberge hatte. Zur vorgesetzten Zeit wurde FDR von 2 Männern seiner Begleitung die Wendeltreppe des Turms hochgetragen und er und Churchill, Freunde und Kriegslenker, nahmen Platz und vertieften sich in das Schaubild, während die letzten Sonnenstrahlen Marrakesch und den Schneesaum der Atlaskette erglühen ließen. Früh am nächsten Morgen bricht der Präsident auf, doch Churchill hat sich verspätet, kommt in seinem berühmten roten Morgenmantel mit den aufgestickten goldenen Drachen herunter und beharrt darauf, Roosevelt auf der Fahrt zum nahegelegenen Flugplatz zu begleiten, in seinem unkonventionellen Aufzug. Zurückgekehrt besteigt er erneut den Turm der Villa, um sich noch einmal in den Anblick zu versenken, diesmal im Morgenlicht. Lord Moran, wie immer bei Auslandsterminen Churchills an dessen Seite, notierte sich, wie Churchill lange in stummem Staunen verharrte. Er schien unwillig, die Illusion eines Urlaubs zu zerstören, die ihm für ein paar Stunden die Chance gegeben hatte, Atem zu schöpfen. Dann wurden Malutensilien aufgebaut und Churchill begab sich an die Arbeit. Das Gemälde machte er später FDR zum Geschenk, zur Erinnerung an dieses kurze Interludium im Malstrom des Krieges. Zur gleichen Zeit, an einem anderen Ort des Geschehens, verblutete die deutsche 6. Armee im Kampf um Stalingrad. In den Schützengräben Flanderns. Veränderung ist der Schlüssel, gestand sich Churchill in Painting as a Pastime ein. Veränderung ist ebenso gut wie eine Ruhepause, belehrte er im Zweiten Weltkrieg seine vielgeplagten, treu ergebenen Sekretärinnen, wenn wieder einmal eine seiner vielen Reisen anstand. Aktivierung, permanente Regeneration, darauf kam es an. So schrieb er auch am 12. November 1915 an Premierminister Asquith: Ich fühle mich nicht in der Lage, in Zeiten wie den unseren in gut bezahlter Inaktivität zu verharren. Ich bitte daher, dem König meinen Rücktritt von der Regierung mitzuteilen. Ich bin Offizier und unterstelle mich rückhaltlos den militärischen Autoritäten. Wobei ich bemerken möchte, dass mein Regiment, die Oxford Husaren, in Frankreich kämpft. Ein höchst ungewöhnlicher Vorgang. Da begibt sich ein ehemaliger Minister aus seiner Majestät Regierung in die Schützengräben, um an der Front Erfahrungen zu sammeln und seinen Horizont zu erweitern Unbekümmert um jene Urteile in der Öffentlichkeit, die in diesem Schritt nur eine weitere Churchillsche Extravaganz sehen wollten. Ähnlich seinem spontanen Begehren im September 1914, in Antwerpen das Oberkommando zu übernehmen. In einer satirischen Kolumne im Londoner Star amüsierte sich ein gewisser Edward Verrell Lucas ungemein. Mr. Winston Churchill geht an die Front. Panik erfasst den Feind. Am 18. November setzt der entflohene Prügelknabe, wie Martin Gilbert sagt, nach Frankreich über und erklärt bald darauf einem Stabsoffizier im Hauptquartier der British Expeditionary Force BEF in Saint-Omer: Ich werde niemals mehr irgendetwas mit Politik oder Politikern zu tun haben, sondern, wenn dieser Krieg erst vorbei ist, mich ganz auf Schreiben und Malen begrenzen. Welch rührende Selbsttäuschung. Sir John French, Oberkommandierender der BEF, bietet ihm seinem Standing gemäß das Kommando über eine Brigade, also 4 Bataillone, an. Aber Asquith blockiert, was Churchill nicht unrecht ist, denn er will die Situation in den Gräben mit eigenen Augen kennenlernen. Er wird stattdessen Anfang 1916 Oberstleutnant im 6. Bataillon der schottischen Füsiliere, die im September-Oktober 1915 in der Schlacht von Loos schwere Verluste erlitten hatten. 800 Mann sind ihm unterstellt. Das Regiment liegt bei Plögstreet, englisch Plug Street, im Bezirk Hainaut, westlich vom belgischen Kortrijk, nördlich der französischen Stadt Armentières, in einem vergleichsweise ruhigen Winkel des Frontverlaufs. Spontan wie immer geht der Oberstleutnant seine Aufgabe an. Gentlemen, so verkündet er am Tag seiner Ankunft, ich bin jetzt euer kommandierender Offizier. Wer mich unterstützt, für den werde ich sorgen. Wer gegen mich ist, den werde ich brechen. Good afternoon. Die markige Eröffnung verschleierte den Führungsstil des neuen Kommandeurs. Zum autokratischen Element sollte sich rasch ein sentimental-paternalistisches gesellen, die Signatur seiner aristokratischen Herkunft. Churchill gewann seine Leute im Handumdrehen, verschaffte ihnen neue Ausrüstungen, organisierte sportliche Spiele mit Mannschaften aus Nachbarabschnitten, erklärte ihnen nicht nur, was sie zu tun hatten, sondern auch warum. Eine seltene Tugend bei einem Commanding Officer, ließ die Drainage in den Gräben verbessern und war in Fragen der Disziplin geradezu skrupelhaft fair. Wenn ein Fall vor ihn kam, war seine erste Frage: Waren Sie bei der Battle of Loos dabei? Lautete die Antwort ja, schlug er den Fall meist nieder. Seine Eloquenz tat ein Übriges, die Untergebenen für ihn einzunehmen. Churchill war nie ein konventioneller Militär. Und auch später nie ein konventioneller Staatsmann. Er wusste aus eigener Erfahrung, welche Qualen Soldaten auf dem Schlachtfeld durchlaufen und hatte instinktiv Sympathie für die niederen Ränge, ob bei der Armee oder der Marine. Die staunten, wenn sie ihn 1916 in der zerschossenen Laurence Farm, dem vorgezogenen Standort des Bataillons nahe dem Niemandsland, beim Malen erlebten. Und sahen, wie er sich abmühte, die Einschlagsspur eines Geschosses an einer verfallenen Hauswand abzubilden, bis eine Dose Steckweiß seinen Kunstsinn endlich befriedigte. Ein Leutnant seines Stabes, Francis Napier Clavering, bestätigte später Churchills herausragenden Mut, der anderen schon in Malakand, im Sudan und im Burenkrieg aufgefallen war. Er war ein Mann ohne Furcht vor dem Tod. Nie duckte er sich oder ging in Deckung, wenn eine Granate explodierte. Da spielte auch eine Portion Fatalismus mit. In einem Brief an seinen Cousin, den 9. Herzog von Marlborough, schrieb Churchill: »Ich liebe das Soldatenleben um seiner selbst willen. Und wenn ich an der Spitze meines Bataillons getötet werde, wird das ein ehrenvolles und würdiges Finale sein. Glaubst du, ich verdiene das Familienmotto der Churchills, »Fiel pero desdichado«, »treu aber glücklos«? Ähnlich ungerührt schrieb er an seine Frau, nachdem ein deutsches Geschoss ihn knapp verfehlt hatte: »Da siehst du mal, wie müßig es ist, sich Sorgen zu machen. Alles ist Zufall oder Schicksal. Und unsere launischen Schritte sollten wir am besten ohne allzu viel Vorbedacht setzen. Man muss sich einfach und natürlich der Stimmung des Spiels hingeben. Gottvertrauen sagt das Gleiche, nur auf andere Weise.« Es ist kaum vorstellbar, dass die besorgte Clementine von solchen Worten, die an Übermut, wenn nicht an Hochmut grenzten, besonders beruhigt wurde, zumal es keinen Grund gab, bei ihrem Mann religiöse Anwandlungen zu vermuten. Zu erwähnen ist hier auch der berühmte Text, den Churchill im Juli 1915 in seinem Büro der Duchy of Lancaster aufgesetzt hatte, eine Art Testament, das er in einem Umschlag versiegelte und mit der handschriftlichen Weisung versah: To be sent to Mrs. Churchill in the event of my death, WSC. Darin stand: Trauere nicht zu viel um mich. Ich bin ein Geist, aufgefangen in der Überzeugung vom rechten Weg. Der Tod ist nur ein Vorfall und nicht einmal der wichtigste, der uns in unserem Sein zustößt. Wenn es danach irgendwo einen Ort gibt, werde ich dort nach dir Ausschau halten. 100 Briefe wechselte das Ehepaar zwischen dem 18. November 1915 und dem 2. Mai 1916, kurz vor Churchills Rückkehr nach London. Bei ihr meldete sich immer wieder die nagende Sorge um die Sicherheit ihres Mannes. Bei ihm die alte politische Leidenschaft, sein Status in Westminster. Dabei hatte er doch nicht vorgehabt, jemals wieder etwas mit Politik und Politikern zu tun zu haben. Im März 1916 lesen wir bei der 30-jährigen Clementine eine bewegte Klage über das entrinnende Intimleben zweier noch Jungverheirateter. »My darling, diese schweren öffentlichen Sorgen sind sehr ermüdend. Wenn wir uns demnächst wiedersehen, hoffe ich doch, dass es ein wenig Zeit für uns beide ganz allein geben wird. Wir sind doch noch jung. Aber die Zeit fliegt dahin, stiehlt die Liebe und lässt bloße Freundschaft zurück, was sehr friedlich ist, aber kaum stimulierend oder erwärmend.« Darauf antwortet Churchill mit einem Bekenntnis auch seiner Sehnsucht: »Oh, my darling, schreib mir nichts von Freundschaft zu mir. Ich liebe dich jeden Monat mehr und fühle, wie du und alle deine Schönheit mir fehlen. Auch ich sehne mich manchmal nach Ruhe und Frieden. Dieses grobe, wilde Leben unter dem Hammer des Tor lässt auch mich als den Älteren und das zum ersten Mal an andere Dinge denken als an fortwährende Aktion.« Aber Aktion war seine Droge, ohne die er nicht leben konnte. Als sein Bataillon im Mai 1916 aufgelöst und mit einem anderen im selben Regiment verschmolzen wird, sieht er darin einen guten Grund, nach London zurückzukehren und sich wieder in die politischen Geschäfte zu stürzen. Schließlich hatte er während der 6 Monate in Frankreich seinen Wahlkreis nicht verloren. Am 16. Mai 1916 wird sein Gesuch um Entlassung aus dem Heer genehmigt. Zurück in die Politik. Der Heimkehrer von der Front sollte sich als heftiger Gegner der Strategie der Generalität um William Robertson und Douglas Haig profilieren, die im Juli 1916 an der Somme und ein Jahr später während der 3. Ypernschlacht tausende junger Menschen in den Tod schickte, in einem Aufbäumen fehlgeleiteter offensiver Anstrengungen. Im Sommer seiner Rückkehr trägt Churchill im Unterhaus ein wachrüttelndes Resümee seiner Erfahrungen vor, wie es sonst in keiner Volksvertretung der kriegführenden Nationen zu hören war. »Die Männer in den Gräben stehen vor der härtesten Prüfung, die je einer kämpfenden Truppe abverlangt wurde. Ich sage mir jeden Tag, was passiert da eigentlich? Während wir hier bequem sitzen, zum Dinner gehen oder nach Hause in unsere Betten. Fast 1000 Männer, Engländer, Briten, Menschen unserer eigenen Rasse, werden alle 24 Stunden in blutige Bündel verwandelt, zu hastig aufgeworfenen Gräbern oder Feldhospitälern gebracht. Und zu alledem fließen Ströme von Geld in breitem Flussbett dahin, wie der Premierminister geklagt hat.« Diesen Worten fügt Churchill im März 1917 eine Abrechnung mit diesen trostlosen Prozessen von Verschwendung und Schlachterei hinzu, die man Abnutzung nennt. So hätte fast ein Pazifist sprechen können. Und in der Tat artikulierte sich hier bei Churchill eine Zivilisationsklage, die auf vielen Seiten von The World Crisis ihren Niederschlag finden sollte. In der Rückschau nahm der Krieg für ihn traumatische Züge an, die ihn zu düsteren Voraussagen führten. »Nie zuvor ist die Menschheit in dieser Lage gewesen«, schreibt er 1924 in dem Essay »Sollen wir alle gemeinsam Selbstmord begehen?« dessen wuchtige Anfangspassagen er unverändert in sein Werk über den Ersten Weltkrieg übernimmt. Ohne dass sie nachweislich an Tugend gewonnen hat oder an weisem Rat gewachsen ist, hat sie zum ersten Mal Werkzeuge in ihrer Hand, mit denen sie unfehlbar ihre eigene Auslöschung vollenden kann. Das genau ist der Punkt unseres Schicksals, zu dem die Ruhmestaten und Mühen des Menschen ihn letztlich geführt haben. Er wird gut daran tun, anzuhalten und seine neue Verantwortung zu überdenken. Der Tod steht auf Hab 8, gehorsam, erwartungsvoll, bereit zu dienen, bereit, Menschen en masse hinzumähen, bereit, auf einen Wink hin zu pulverisieren, was von der Zivilisation übrig geblieben ist. Und das ohne Hoffnung auf Wiederaufbau. Und lasst uns auch nicht einen Augenblick lang glauben, die Gefahr einer neuen Explosion in Europa sei vorbei. Im Dezember 1916 löste Lloyd George endlich Asquith an der Spitze der Koalitionsregierung ab, den Wait-and-See-Premierminister, dem auch Hans-Peter Schwarz in seiner umfassenden Studie »Das Gesicht des 20. Jahrhunderts« Fantasielosigkeit und Anfälle von Lethargie nachsagt. An seine Stelle trat nun ein professionelles Management der nationalen Herausforderung. Noch sträubten sich die Tories gegen eine erneute Aufnahme Churchills ins Kriegskabinett. Aber als die Dardanellen-Kommission ihn im Frühjahr 1917 weitgehend von der Hauptverantwortung für das Gallipoli-Desaster freisprach, wollte Lloyd George an seinem Mitstreiter aus der Vorkriegszeit nicht mehr vorbeigehen und ernannte ihn am 17. Juli 1917 zum Rüstungsminister, Minister of Munitions. Es war ein neu geschaffenes Ressort, das Lloyd George selbst als Erster geleitet und mit dessen Hilfe er eine straffe Koordination der gesamten Kriegsanstrengungen aufgebaut hatte. Ähnlich wie Rathenau in Deutschland, eine moderne zentralistische Behörde, die weit über Parteigrenzen hinausgriff und Experten aus allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere der Wirtschaft, in die Kriegsführung einband. Dieser Kriegssozialismus bedeutete, dass die Regierung den Einkauf von Kriegsgütern den einzelnen Ressorts aus der Hand nahm, ihn zentralisierte und gleichzeitig die Kontrolle der nationalen Versorgung mit Nahrung und Energie übernahm. Unter Churchill, dem Unermüdlichen, stieg die Rüstungsproduktion, die ernste Lücken gezeigt hatte, in ungeahnte Höhen. Und auch die Fertigung des neuen Landschiffs, des Tanks, trieb er energisch voran, gegen den Widerstand der Generalität, die misstrauisch gegenüber dieser neuen Technik blieb. Eine königliche Prüfungskommission attestierte Churchill nach 1918, es war der Aufgeschlossenheit, dem Mut und der Tatkraft des sehr ehrenwerten Winston Spencer Churchill zu verdanken, dass die zunächst vage Idee der Verwendung von Panzerwagen für Kampfzwecke verwirklicht werden konnte. Derweil verlor Churchill nicht aus dem Auge, welche Wirkung seine Persönlichkeit auf die Öffentlichkeit ausübte. Die Menschen begegneten ihm noch immer mit Skepsis. Tony Pandy, Antwerpen, Gallipoli waren mitnichten vergessen. Da half es, dass ein Fan und erster Biograf, ein schottischer Liberaler namens Alexander McCallum Scott, sich an die Überarbeitung seiner Churchill-Biografie aus dem Jahr 1905 machte und sich dazu von dem Beschriebenen selbst briefen ließ, noch vor dessen Ernennung zum Rüstungsminister. Eine goldene Einladung, Winston Churchill in Peace and War redigierend zu begleiten. Diejenigen, die seine öffentliche Laufbahn für beendet halten, las man da 1916, haben die Lehren der Geschichte nicht begriffen, besitzen kein Verständnis der menschlichen Natur, der Macht des Genies und der Sehnsucht der Massen nach Führerschaft. Männer des Schicksals warten nicht darauf, gerufen zu werden. Sie kommen, wenn sie ihre Zeit für gekommen halten. Sie bitten nicht um erkannt werden, sie deklarieren sich selbst. Sie kommen wie das Fatum, sie sind unausweichlich. Das klang mehr nach einer Hagiographie als nach einer Biografie und ungemütlich berührt den heutigen Leser der Rekurs auf eine kommende Führergestalt. Aber es belegte, dass es Churchill allen Kritikern zum Trotz, die ihm nie verloren gingen, auch nie an Bewunderern gebrach. Zur überarbeiteten Auflage der McCallum-Scott-Biografie steuerte sein Freund James Louis Garvin, der Herausgeber des Observer, das Vorwort bei. Er ist noch jung. Er hat den Mut eines Löwen. Keine Feinde können ihn in seiner Fähigkeit und Kraft niederringen. Die Stunde seines Triumphes wird kommen. Solche Sätze waren für Churchill mindestens so wertvoll wie eine gewonnene Schlacht gegen die Brass Hats, die Helme der höheren Generalität. In Werbung in eigener Sache kannte er sich aus. Versailles. Mit dem Ruin der Besiegten und der kaum weniger verhängnisvollen Erschöpfung des Siegers. So wie der junge Abgeordnete für den Wahlkreis Oldham es 1901 prophezeit hatte, endete der große Krieg. The Great War, wie der Erste Weltkrieg in der angelsächsischen Literatur bis heute oft genannt wird. Groß waren die Opfer. Fast 9 Millionen Soldaten auf allen Seiten. Groß die wirtschaftliche Not und groß vor allem in Frankreich der Hass auf den Erzfeind Deutschland. England folgte anderen Reflexen. Alte Sorgen um das europäische Gleichgewicht traten wieder zutage. Im Osten entstand mit dem kommunistischen Russland ein neuer Machtfaktor. Konnte es da im britischen Interesse liegen, Frankreich die Deutschen demütigen zu lassen und das europäische Kernland dem Status dauernder Zweitrangigkeit auszusetzen? Die Briten vermissten an dem Versailler Vertragswerk jede Regelung zum wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas. Deutschland sollte zahlen, zahlen, zahlen und damit die alliierten Schulden mindern. Auch Premierminister David Lloyd George brauchte deutsche Reparationen, um die britischen Kredite an die USA zurückzahlen zu können. Aber darin konnte sich die Frage der europäischen Zukunft nicht erschöpfen. Zu einem der schärfsten Versailles-Kritiker wurde der Ökonom John Maynard Keynes, der Leiter der Delegation des britischen Finanzministeriums bei der Friedenskonferenz. Schon 1919 veröffentlichte er seine Warnschrift »Die ökonomischen Folgen des Friedens«, in der er die Rachementalität der Alliierten gegenüber Deutschland frontal anging, mit prophetischen Vorgriffen auf die Zukunft. Wenn der europäische Bürgerkrieg damit enden sollte, dass die westlichen Mächte jetzt ihren momentanen Sieg ausnutzen, um das da niederliegende Deutschland zu zerstören, dann laden sie sich ihre eigene Zerstörung auf. Lloyd George stimmte zu. Bereits in einer Denkschrift an sein französisches Gegenüber Clemenceau und den amerikanischen Präsidenten Wilson vom 25. März 1919, dem sogenannten Fontainebleau-Memorandum, hielt er fest, die größte Gefahr ist die, dass Deutschland sich mit dem Bolschewismus zusammentun und seine Hilfsmittel, seinen Verstand, seine große Organisationskraft den revolutionären Fanatikern zur Verfügung stellen könnte, deren Traum es ist, die Welt mit Waffengewalt für den Bolschewismus zu erobern. Ich würde deshalb in den Vordergrund des Friedens die Versicherung stellen, dem deutschen Volk zu helfen, dass es wieder auf die Beine kommt. Wir können nicht zugleich Deutschland verkrüppeln und erwarten, dass es uns zahlt. Auch Churchill teilte diese Sicht. Hören wir seine eigenen Worte über das, was ihn nach Kriegsende mit Blick auf Deutschland bewegte. Nachzulesen in The Aftermath, 1929, dem vierten Band von The World Crisis, der 1930 als Nach dem Kriege auch auf Deutsch erschien. Es ist der Abend des Waffenstillstandes, der 11. November 1918. Churchill diniert allein mit Lloyd George in der Downing Street. Meine eigene Stimmung war geteilt zwischen der Sorge um die Zukunft und dem Wunsche, dem gefällten Gegner zu helfen. Das Gespräch berührte die großen Eigenschaften des deutschen Volkes, den furchtbaren Kampf, den die Deutschen gegen 3/4 der Welt ausgefochten hatten, und die Unmöglichkeit, Europa ohne ihre Hilfe wieder aufzubauen. Damals glaubten wir, dass sie tatsächlich verhungerten und dass unter dem zweifachen Druck von Niederlage und Hungersnot die bereits in Revolution befindlichen deutschen Völker in den scheußlichen Abgrund gleiten würden, der bereits Russland verschlungen hatte. Mein Vorschlag lautete, wir sollten ungesäumt, ohne weitere Nachrichten abzuwarten, 12 großer Schiffe mit Lebensmitteln voll beladen nach Hamburg dirigieren. Obwohl die Bedingungen des Waffenstillstandes die Blockade in Kraft beließen, war doch der Friede unterzeichnet. Die Verbündeten hatten versprochen, das Nötigste bereitzustellen. Die Hysterie der Vorkriegs- und Kriegszeit verschwand in England wie ein Spuk. Und stattdessen griff rasch eine pazifistische Stimmung um sich. Nie wieder Krieg war das dominante Gefühl. Um jeden Militäretat musste im Unterhaus gefeilscht werden. Die Tendenz ging zur Abrüstung, von Churchill als Finanzminister bald stark befördert, wie wir noch sehen werden. Ein neues Einvernehmen mit Deutschland war gefragt, dem nach allgemeiner Auffassung in Versailles großes Unrecht zugefügt worden war. Churchills Antenne nahm aber noch andere Signale auf. In seinem bereits zitierten Essay von 1924 »Sollen wir alle gemeinsam Selbstmord begehen?« findet sich diese Analyse. Von einem Ende Deutschlands zum anderen vereint intensiver Hass auf Frankreich die ganze Bevölkerung. Große Kontingente deutscher Jugend kommen Jahr für Jahr ins militärtaugliche Alter. Inspiriert von den wildesten Gefühlen und die Seele Deutschlands schwelgt in Träumen eines Befreiungskrieges oder der Rache. Solche Ideen werden im Moment nur zurückgehalten durch das physische Unvermögen, sie umzusetzen. Diesem Befund fügte Churchill im selben Aufsatz hinzu: Lasst uns auch nicht einen Augenblick lang glauben, die Gefahr einer neuen Explosion in Europa sei vorbei. Umso enthusiastischer begrüßte er 1925 den Vertrag von Locarno, in dem Deutschland, Belgien, Frankreich und England gegenseitig ihre Grenzen anerkannten und garantierten. Die kollektive Sicherheit schien zusätzlich garantiert, als Deutschland 1926 in den Völkerbund aufgenommen wurde. Der Kriegsminister vor der bolschewistischen Bedrohung. Nach der gewonnenen Wahl vom Dezember 1918 konnte Lloyd George, obwohl die Tories numerisch die größte Fraktion stellten, eine zweite Koalitionsregierung bilden, in der Churchill eine Stufe höher kletterte und sich im Januar 1919 als Secretary of State for War and Air wiederfand, als Kriegsminister mit gesonderter Verantwortung für den Bereich der Luftfahrt. Das Jungtim verwies auf die wachsende Rolle der Luftwaffe, in Zeiten angespannter Haushalte ein willkommenes Instrument zur Entlastung der Bodentruppen, besonders auf entlegenen Schauplätzen des Empire. Die Royal Air Force war am 1. April 1918 gegründet worden, ein Zusammenschluss des Royal Flying Corps und des Royal Navy Air Service. Churchill galt als Problem Solver. Auch Sparmaßnahmen rückten erneut in seinem Denken nach vorne. Brauchte England die Seemacht überhaupt ein stehendes Heer, jetzt da Europa erschöpft am Boden lag? Auf sein Drängen hin beschloss das Kabinett 1919, dass das Empire in den nächsten 10 Jahren keinen Krieg mehr zu kämpfen habe und dass daher England auch kein Expeditionsheer mehr benötige. Große Einsparungen winkten. In jüngerer Zeit sprach man nach dem Fall der Berliner Mauer von der Friedensdividende. Die sogenannte Ten-Year-Rule wurde von da an jedes Jahr neu fortgeschrieben, bis zu ihrer zögerlichen Aufhebung 1932. Doch hatte sie ihre Wirkung bis dahin längst getan. In einer kriegsmüden, pazifistisch gestimmten Gesellschaft, die sich später nur zu gerne dem Appeasement öffnete. Außenpolitisch war aus Russland, dem Verbündeten in der Triple Entente, ein Feind geworden. Zutiefst verhasst nicht nur wegen der Revolution, sondern auch wegen seiner militärischen Kapitulation 1917 und damit dem Verrat an den Alliierten. Auch in Deutschland und Ungarn drohten kommunistische Revolten. Es gab revolutionäre Energien unter der Arbeiterschaft, wo man bewundernd auf die Ereignisse in Russland schaute. Das galt selbst für England. Noch vor der Gründung der britischen kommunistischen Partei 1920 einigten sich die Gewerkschaften und die Labour-Partei, deren Unterhaussitze zwischen 1910 und 1918 von 40 auf 142 gestiegen waren, auf den Slogan »Hands off Russia«, Hände weg von Russland. Gelänge es dem Bolschewismus, neben Russland auch Deutschland zu erobern, stünde man in Europa einem roten Block bis zum Pazifik gegenüber. Das wurde Churchills Hauptsorge. Deshalb war den Siegern des Großen Krieges Großherzigkeit und Freundschaft gegenüber Deutschland anzuempfehlen, was Churchill in einen eigenen Slogan fasste, als Kontrast zu dem von Labour: »Kill the Bolschi, kiss the Hun«, tötet den Bolschewisten, küsst den Hunnen. Die britische Außenpolitik sollte auf eine antibolschewistische Allianz hinarbeiten, unter Einschluss eines versöhnten und wieder bewaffneten Deutschland. Wenn man den Bolschewismus nicht in seinen Anfängen vernichte, werde man später einen hohen Preis dafür bezahlen müssen. Aber nach 1918 einen neuen Krieg riskieren? Dem würden sich die Briten verweigern, wie Churchill bald einsehen musste. Zunächst glaubte er, im Besitz der nötigen Mittel zu sein. Neben dem Vereinigten Königreich wollten 1917 auch Frankreich, Japan und die USA Russland davon abhalten, sich aus dem Krieg zu verabschieden. Was, wenn das gelieferte Hilfsmaterial den Deutschen in die Hände fallen würde? Daher waren nach der Oktoberrevolution rund um die Außengrenzen des riesigen Landes Truppen aus vielen Nationen gelandet, die auch am Ende des Krieges noch bereitstanden. Großbritanniens Kontingent, vor allem um Murmansk und Archangelsk stationiert, belief sich auf rund 14.000 Mann. An eine Allianz im großen Stil, wie sie sich Churchill in einem kurzen Auftritt während der Versailler Friedenskonferenz erhoffte, war dennoch nicht zu denken. Das dämpfte jedoch seinen Tatendrang keineswegs. Kampfeslust drang aus jeder seiner öffentlichen Äußerungen, der Wille, den bolschewistischen Staat schon bei der Geburt zu erwürgen. Hatte sich Churchill einmal in einen großen Gedanken verbissen, ließ er nicht locker. Wie einst Edmund Burke gegen die Französische Revolution, wütete er jetzt gegen die Bolschewisten, in Salven rhetorischer Schmähungen. Ein vergiftetes Russland, ein infiziertes Russland, ein Seuchenträger-Russland, ein Russland bewaffneter Horden, nicht nur mit Bajonetten und Kanonen, sondern auch typhusverseuchtem Ungeziefer, das ihnen vorausgeht, dazu eine politische Doktrin, welche die Gesundheit und selbst die Seele von Nationen zerstört. Da war wieder dieser verbale Overkill. Das zu viel machte misstrauisch und kehrte sich gegen den Sprecher. Wie hatte er in Painting as a Pastime geschrieben? Ich ergriff den größten Pinsel und fiel mit berserkerhafter Wut über mein Opfer her. Seither habe ich nie wieder irgendwelche Scheu vor einer leeren Leinwand gehabt. Und keine Scheu vor politischen Dämonen. Wir finden den gleichen Churchill in vielen Verkleidungen. Bei Hitler erwies sich der größte Pinsel schließlich als das entscheidende politische Utensil. Churchill war nie im Zweifel darüber, was er für sein Land, bei allen Abstrichen, letztlich bedeutete. In einem längeren Gespräch mit Sir John Rothenstein, dem Direktor der Tate Gallery, der ihn 1949 in seinem Atelier in Chartwell aufsuchte, gestand er: »Wenn ich meinen Mitmenschen irgendwelche Dienste geleistet habe, dann nie, indem ich mein Selbst unterdrückt, sondern immer, indem ich ihm freie Fahrt gelassen habe.« Der Satz klingt kräftiger in der Verkürzung des Originals. If I have been of any service to my fellow men, it has never been by self-repression, but always by self-expression. Diese extrovertierte Seite seines Charakters, diese Self-Expression, oft sein Handicap, erwies sich in entscheidenden Momenten als seine größte Stärke. Russland 1919 war kein solcher Moment. Churchill las die historischen Runen falsch. Er irrte, wenn er glaubte, der Bolschewismus werde bei passendem Widerstand als Splittererscheinung dekouvriert und durch allgemeine Wahlen unter alliierter Aufsicht hinweggeschwemmt. Er irrte mit der Einschätzung, in Russland könne der Status quo ante hergestellt und eine demokratische Regierung installiert werden. Und er irrte mit seiner Erklärung im Oktober 1919, als das revolutionäre Russland auf allen Seiten umzingelt war, der Bolschewismus stehe kurz vor dem Zusammenbruch. Er freue sich schon auf die Gelegenheit, nach Moskau zu fahren und General Anton Iwanowitsch Denikin, einen der Anführer der weißrussischen Streitkräfte, bei der Ausarbeitung einer neuen Verfassung beraten zu können. Was trieb Churchill zu all dem an? Ihn empörte vor allem, wie die Oktoberrevolution gegen die Aristokratie gewütet hatte. Auch fühlte er gegenüber den kämpfenden zaristischen Offizieren die ritterliche Verpflichtung, sie nicht im Stich zu lassen. Lloyd George kommentierte das in seinen Memoiren bissiger. Sein herzogliches Blut empörte sich gegen die massenhafte Ausmerzung russischer Großherzöge. Die Politik und mit ihr das Gros der Briten folgten Churchill nicht. Die russischen Generäle, die man unterstützen würde, waren keine liberalen Demokraten. Ein Argument, das im Zweiten Weltkrieg wieder auftauchte, bei der Frage, ob man dem deutschen Widerstand gegen Hitler entgegenkommen solle, was mit Nein beantwortet wurde. Im Übrigen eine zerstrittene Partei nicht so sehr wie die Einmischung von außen. Last but not least fehlte es an Geld für ein größeres militärisches Unternehmen, für das im Land ohnehin keine Begeisterung herrsche. Churchills Rhetorik dagegen klang so, als stünde ein neuer Krieg bevor. Das schreckte links wie rechts ab. In seiner ersten Order als frisch bestallter Kriegsminister hatte er bei allen Militärkommandanten angefragt, ob ihre Leute sich bereithalten würden für neue Einsätze im Ausland. Die Antwort war eindeutig: Ja, überall, nur nicht in Russland. Als Ende März 1920 die Nachricht in London eintraf, dass sich Denikins zersprengter Haufen auf die Krim zurückgezogen hatte, kommentierte Sir Henry Wilson, der Chef des Generalstabs, lakonisch: So endet ein weiterer von Winstons militärischen Versuchen in praktischem Desaster. Antwerpen, Dardanellen, Denikin. Churchills Handschrift im Nahen Osten. Anders als Gallipoli blieb das Russland-Kapitel für Churchill ohne nachteilige Folgen. Keine Menschenleben wurden aufs Spiel gesetzt, es war ein Einsatz nur mit Churchills üppiger Rhetorik. Lloyd George hielt es dennoch für ratsam, seinen Kriegs- und Luftfahrtminister aus der Schusslinie zu ziehen, indem er ihn im Februar 1921 zum Minister für die Kolonien ernannte. Aber er überließ ihm weiterhin die Verantwortung für die Air Force. Damit war Churchill im Alter von 46 Jahren bereits auf seinem sechsten Ministerposten angelangt. 3 Jahre später, wir greifen voraus, sollte das Schatzamt folgen, das Finanzministerium, dem er 5 Jahre lang vorstand. Bis auf das Außenministerium hatte Churchill vor seiner Berufung zum Regierungschef 1940 alle bedeutenden Ressorts der britischen Politik durchlaufen. Kein Premierminister vor und nach ihm brachte für das höchste Regierungsamt eine ähnlich gründliche Schulung mit. Nimmt man Churchills unablässige Studien und Schriften zur Geschichte hinzu, die mit der 5-bändigen Schilderung des Ersten Weltkriegs einen neuen Höhepunkt erreichten, so steht vor uns in den 1930er Jahren eine aus Geschichte und eigener Gestaltung der Geschichte geformte Figur, was auch Zeitgenossen, die mit Churchill haderten, anerkennen mussten. Im Kolonialministerium war Churchill mit einigen der heikelsten Aufgaben der britischen Politik nach dem Ersten Weltkrieg konfrontiert. Es brannte überall. In Irland, damals noch immer Teil des Empire, drohte der Bürgerkrieg zwischen dem katholischen Süden und dem protestantischen Norden auszubrechen. Und im Nahen Osten erlebte London einen Imperial Overstretch, eine Überdehnung seiner imperialen Mittel und Möglichkeiten. Auf der Versailles-Nachfolgekonferenz von Sanremo 1920 wurden England, Palästina, das heutige Israel und Jordanien, sowie Mesopotamien, weitgehend der heutige Irak, als Mandate zugesprochen, aus der Erbmasse des zerbrochenen Osmanischen Reiches. Die Satzung des neu gegründeten Völkerbundes verpflichtete Großbritannien unter Artikel 22, sich dieser Gebiete anzunehmen, bis zu einem Zeitpunkt, an dem sie auf eigenen Füßen stehen konnten. Das war leichter proklamiert als getan. In beiden Territorien gab es weder feste Grenzen noch etablierte arabische Führungen. Schon die Vorgeschichte stellte eine Last dar. Nur sehr verschwommen war die Devise von einem unabhängigen arabischen Reich gewesen, das vor allem ein gewisser T.E. Lawrence, der später weltberühmte Armeeoffizier Lawrence of Arabia, der führend auf der Seite der arabischen Stämme kämpfte, diesen zugesagt hatte. Das Versprechen wurde in einem langen Briefwechsel zwischen dem britischen Hohen Kommissar in Ägypten, Sir Henry McMahon, und Hussein ibn Ali, dem haschimitischen Großscherif von Hedschas und Mekka, im Februar 1916 bekräftigt. Freilich war der Text so vage gehalten, ohne verbindliche territoriale Zusagen, dass die Briten sich nicht allzu sehr gebunden fühlen mussten. Prompt unterminierte London noch im selben Jahr die recht undeutliche Zusage durch eine Geheimabsprache zweier Diplomaten, des Briten Sir Mark Sykes und des Franzosen François-Georges Picot, das sogenannte Sykes-Picot-Abkommen. Darin einigten sich London und Paris im Mai 1916 auf die Aufteilung ihrer kolonialen Interessen nach der Zerschlagung des Osmanischen Reiches. Frankreich markierte seine Einflusssphäre im Gebiet des heutigen Libanon und Syrien bis ins türkische Anatolien, Großbritannien die seine in Palästina und einem langen Landstrich von Bagdad bis südlich an den Saum des Persischen Golfes. An dem Abkommen hatte auch das damals noch zaristische Russland stillen Anteil. Ihm wurden Konstantinopel, die Dardanellenmeerenge und armenische Provinzen zugesprochen. Kaum war der Zar gestürzt, hatten die Bolschewisten allerdings nichts Eiligeres zu tun, als den Wortlaut dieses Geheimpapiers in der Pravda und der Izvestia zu veröffentlichen. Die Briten waren blamiert, die Araber entsetzt, die Türken entzückt, wie der Nahosthistoriker Peter Mansfield es später formulierte. Einen weiteren Schlag gegen arabische Hoffnungen riskierte London mit der Balfour Declaration vom 2. November 1917, deren Nachwirkungen bis in unsere Tage anhalten. Außenminister Arthur Balfour erklärte gegenüber der zionistischen Weltorganisation, die britische Regierung betrachte mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und werde sich nach besten Kräften bemühen, das Erreichen dieses Zieles zu ermöglichen, wobei klar sein muss, dass nichts unternommen werden darf, was die zivilen oder religiösen Rechte bestehender nichtjüdischer Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status von Juden in anderen Ländern präjudizieren könnte. Die Sprengkraft dieses Dokuments sollte sich bald herausstellen. Zwar wurde den Juden in einem Weißbuch der Regierung ausdrücklich untersagt, den Bewohnern von ganz Palästina eine jüdische Nationalität aufzuerlegen, aber den Arabern verwehrte man Gleiches gegenüber den Juden. Damit war nichts gelöst, während die jüdische Einwanderung stetig zunahm. Erste blutige Zusammenstöße der beiden Gruppen waren die Folge. Churchill war immer von der optimistischen Annahme ausgegangen, dass bei genügend gutem Willen eine Koexistenz möglich sein müsste. Für religiöse Dogmen und deren Ausschließlichkeit hatte er ohnehin kein Ohr. Einen Riegel schob er jüdischen Wünschen nur in einer Hinsicht vor. Die Einwanderung in das Gebiet östlich des Jordan, nach Transjordanien, dem heutigen Jordanien, wurde den Juden strikt untersagt. Langfristig schwebte Churchill vor, den Zionismus als Bollwerk gegen den Kommunismus einzusetzen, wobei die verfolgten Juden Osteuropas und Russlands in Palästina eine eigene nationale Idee von sich gewinnen könnten. Churchill dachte sogar früh an einen selbstständigen jüdischen Staat, so in einem Beitrag für den Illustrated Sunday Herald vom 8. Februar 1920. Wenn in unserer Lebenszeit an den Ufern des Jordan ein jüdischer Staat errichtet würde, mit 3 bis 4 Millionen Juden unter dem Schutz der britischen Krone, wäre das ein weltgeschichtliches Ereignis mit wohltätigen Folgen, vor allem für das britische Empire. Auch ohne den Schutz der britischen Krone und ohne das Empire hat sich Churchills Vision erfüllt, allerdings über Umwege, deren Düsternis er sich damals nicht vorstellen konnte. Keinen besonderen Enthusiasmus konnte er für die beiden Mandate des Völkerbundes aufbringen. Das für Palästina hätte er lieber den USA angetragen gesehen, aber die Amerikaner schieden für solche Unternehmungen bald gänzlich aus und zogen sich in Isolationismus zurück. In Mesopotamien war England bereits im Oktober 1914 mit einem Expeditionskorps der British Indian Army, Mesopotamien unterstand damals der Indienabteilung des Foreign Office, in Basra an Land gegangen, hatte die Türken vertrieben und Bagdad im März 1917 erobert. Doch schon 3 Jahre später erhob sich eine arabische Revolte, in der Sunniten und Schiiten Frieden miteinander schlossen, um den gemeinsamen neuen Feind aus dem Land zu treiben. Die Briten mussten große Verluste hinnehmen, um der Aufstände Herr zu werden. Das Ausmaß der Kosten wurmte Churchill, der auch 1919 im Kriegsministerium, wie vor dem Weltkrieg im Handels- und im Innenministerium, als Sparkommissar angetreten war. Wofür die rasche Demobilisierung, die Auflösung der Expeditionary Force, die Ten-Year Rule, wenn man im Zweistromland das Geld hinauswerfen musste? Für Palästina und Mesopotamien hatte er im Parlament oft nur abschätzige Worte übrig. Beide Gebiete seien übermäßig ausgestattet mit gepfefferten, streitsüchtigen, stolzen Politikern und Theologen, die zufällig auch noch ziemlich knapp bei Kasse sind. Im englischen Original kommt seine Vorliebe für Alliterationen besser zur Geltung, wenn er über die peppery, pugnacious, proud politicians seine ganze Verachtung ausschüttete. Noch 1924 klagte er als Finanzminister offen: Lasst uns alle britischen Kosten im Irak kappen. Ich hasse das Land. Ich wollte, wir wären nie hineingegangen. So sehen es manche britischen Politiker auch heute, nach der Invasion von 2003. In der vertrackten Lage an Euphrat und Tigris kam Churchill der Stabschef der Royal Air Force, Sir Hugh Trenchard, entgegen. Wo Bodentruppen nur verlustreich eingesetzt werden konnten, lieferte nun die Luftwaffe einen Imperialism on the cheap, wie Norman Rowe sagt, einen Imperialismus zu verbilligten Konditionen. Jetzt wurde das Flugzeug zur Hauptwaffe, zu einem neuen Mittel der Eindämmung von Unruhen am Rande des Empire. Air Policing war der offizielle Name dieses Instruments. Ohne Flugzeuge, so ist geschrieben worden, wäre die gesamte Struktur der britischen kolonialen Kontrolle in sich zusammengefallen. Dabei haftet an Churchill bis heute der Vorwurf, er habe auch vor dem Einsatz von Giftgas nicht zurückgeschreckt. 1920, Churchill ist noch Kriegsminister, mahnte Trenchard eine Entscheidung der Regierung zugunsten einer verstärkten Strategie aus der Luft an. Churchill antwortete ihm am 29. August: Meiner Meinung nach sollten Sie unbedingt mit den Versuchen mit Gasbomben fortfahren, vor allem mit Senfgas, um aufsässige Einheimische bestrafen zu können, ohne ihnen schwere Verletzungen beizubringen. Mit Senfgas bestrafen, ohne schwere Verletzungen, war ein Widerspruch in sich. Churchill musste wissen, dass Senfgas blind machen und töten konnte. So viel Kaltblütigkeit kontrastiert freilich mit einem anderen Brief an Trenchard ein Jahr später. Churchill ist inzwischen Minister für die Kolonien geworden und rügt den RAF-Stabschef am 22. Juli 1921 wegen eines Vorfalls, bei dem Frauen und Kinder, die in einem See Schutz gesucht hatten, aus der Luft angegriffen wurden. Es wundert mich, schreibt er, dass Sie die verantwortlichen Offiziere nicht vor ein Kriegsgericht stellen. Sollten solche Vorgänge öffentlich werden, würde es das Royal Air Force Projekt, nämlich das Vorhaben, die Royal Air Force als unabhängigen Arm der Streitkräfte zu etablieren, ruinieren. Mit solchen Vorkommnissen setzen wir uns auf die tiefste Stufe. Wie reimen sich diese Äußerungen? Der Historiker Lawrence James schreibt in The Rise and Fall of the British Empire, dass bis zum September 1920 der kommandierende General in Mesopotamien, Sir Elmer Haldane, verzweifelt Nachschub an Giftgas forderte. Dabei wurde es gar nicht benötigt, denn die Air Force stellte jedes Mal Überlegenheit her, sobald es brenzlig wurde. Zu einer Bitte von Royal Air Force Offizieren an Churchill um die Erlaubnis, mit Giftgas einzugreifen, meint James, er gab ihnen statt, aber kein Gas kam zum Einsatz. Geoff Simons widerspricht dem in Iraq, From Sumer to Saddam, und hält an der Behauptung fest, in Mesopotamien sei durchaus mit Chemiewaffen gekämpft worden, wenn auch kaum aus der Luft, aus praktischen Gründen. All diese Widersprüche erinnern stark an den irakischen Diktator Saddam Hussein und seine wiederholten Andeutungen über die Existenz von Massenvernichtungswaffen in seinem Land, mit welchen er die Welt in die Irre führte. Der Amerikaner Ray M. Douglas folgert den auch in einem Aufsatz im Journal of Modern History: Churchills markige Worte hätten der gleichen Absicht gedient, den Besitz von Chemiewaffen vorzutäuschen, die es in Mesopotamien in Wahrheit gar nicht gab, was die Ereignisse von 2003 auf ironische Weise vorwegnimmt. Den Nachgeborenen bedeutet dieser Streit um Churchills Rolle im Zweistromland wohl weniger als die Gewissheit, dass der Kampf gegen die irakischen Aufständischen in den Jahren 1920-21 den Durchbruch zu einer neuen Brutalität der Kriegsführung markierte, zum Krieg aus der Luft, der im Zweiten Weltkrieg, von der deutschen Luftwaffe begonnen, im Flächenbombardement deutscher Städte seinen Höhepunkt erreichte. On the cheap war das freilich nicht mehr. Jedenfalls besiegelten die Experten, die sich im März 1921 im Hotel Semiramis in Kairo zwei Wochen lang um den Minister für die Kolonien versammelten, die Landkarte des Nahen Ostens, wie wir sie bis heute kennen. Churchill and his 40 Thieves bürgerte sich bald als geflügeltes Wort für dieses Aufgebot ein. Im Englischen werden die 40 Räuber aus der Geschichte von Ali Baba als Diebe übersetzt. Es ging um eine Befreiung aus dem Wirrwarr, in das sich London mit seinen bisherigen Dokumenten, dem McMahon-Hussein-Briefwechsel von 1915-16, dem Sykes-Picot-Geheimabkommen von 1916 und der Balfour-Deklaration von 1917 verrannt hatte. Über allem schwebte Churchills Wunsch nach drastischer Erleichterung für den britischen Staatssäckel, das treibende Motiv des Konferenzvorsitzenden. Seine Trumpfkarten waren Emir Faisal ibn Ali, der jüngere Sohn des Herrschers im Hedschas, sowie dessen Bruder Prinz Abdallah. Dieser wurde in Transjordanien installiert, jener im Irak. Dabei traf Churchill die folgenschwere Entscheidung, aus dem religiös und ethnisch tief zerklüfteten Irak eine staatliche Einheit zu schneidern. Mit Kurden, Sunniten und Schiiten unter einer Legislative, obwohl besonders die Kurden auf ein eigenes Staatsgebilde gepocht hatten, im Zusammenschluss mit den im Norden angrenzenden verwandten Stämmen in der Türkei. Churchill lehnte ab, da London mit den als sicher angenommenen Ölquellen um Mosul leichten Zugriff auf Iraks künftigen Reichtum behalten wollte. Erst Mitte April 1921 sollte Churchill von Clementine begleitet nach England zurückkehren. Der Nahe Osten weckte auch seine Malleidenschaft wieder und die entsprechende Ausrüstung durfte in Kairo und Jerusalem nicht fehlen. Wenn die Verhandlungen sich hinzogen, pflegte der Kolonialminister vor dem Semiramis seine Staffelei aufzubauen, unbekümmert um einzelne Demonstranten, die mit Nieder mit Churchill-Protesten vorbeigingen. Friedlichen Passanten empfahl er, ja nicht das Malen als Inspiration zu vernachlässigen. Bei einem Kamelritt zu den Pyramiden wird er von seinem Tier abgeworfen, besteht aber darauf, wieder aufzusteigen. Das Weltwunder von Gizeh wartet auf Palette und Pinsel. Überhaupt muss man sich von allen Vorstellungen hektischer Betriebsamkeit, dem Siegel unserer heutigen politischen Kultur, befreien, will man sich Churchill als Großvezier der Ereignisse zurückrufen. Schon zur Zeit des arabischen Aufstands in Mesopotamien, als er mit Trenchard die Strategie zur Bekämpfung der Rebellen diskutierte, meldete sich Churchill am 25. September 1920 seelenruhig zu einem zweiwöchigen Urlaub in sein geliebtes Frankreich ab. Self-Expression statt Self-Suppression. Und Irland? Beschäftigt wie Churchill war mit der roten Gefahr, brauchte es bei ihm bis Anfang 1920, bevor er begriff, dass Irland wieder einmal ins Chaos abzudriften drohte. Der Ruf der Iren nach Home Rule, seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts unüberhörbar, hatte bedrohliche Dezibelstärke angenommen. Noch ehe es zum anglo-irischen Vertrag vom Dezember 1921 kam, bei dessen Verhandlungen Churchill eine führende Rolle spielte, musste einiges Blut fließen. Ein Kriegsrecht verweigerte das Kabinett in London dem aufmüpfigen Süden zwar, aber die protestantischen Paramilitärs der Black and Tans hätten auch gut in den 50 Jahre späteren Bürgerkrieg in Nordirland gepasst. Terroranschläge gegen IRA-Mitglieder, auch Morde an unschuldigen Zivilisten waren keine Seltenheit. Und als selbst diese Einschüchterungstaktik nicht half, schlug Churchill die Bildung eines 30.000 Mann starken Kontingents von protestantischen Ulstermen vor, um die britische Autorität in ganz Irland aufrechtzuerhalten. Der anglo-irische Vertrag vom Dezember 1921 schuf schließlich den Irish Free State und wurde die Basis der Machtteilung auf der Grünen Insel, wie sie noch heute besteht. Der Süden unter der Herrschaft des Dubliner Parlaments erhielt seine Unabhängigkeit mit Dominion-Status innerhalb des Empire. Die neuen protestantischen Grafschaften in Ulster hingegen erhielten die Möglichkeit, sich vom Irish Free State loszusagen und eine eigene Selbstverwaltung im Parlament von Stormont. Churchill wird Finanzminister und schwächt das Militär. der gut verdienende Autor. Churchills politische Laufbahn erlebte einen starken Dämpfer, als er bei der Unterhauswahl im November 1922 den Wahlkreis Dundee verlor und sich damit ohne Parlamentssitz wiederfand. Er hatte sich kurz vor der Wahl einer Blinddarmoperation unterziehen müssen, sodass er Clementine bat, im Wahlkampf für ihn einzuspringen. Er selbst trat erst in der Schlussphase auf, wurde in einer Art Sänfte auf die Bühne getragen und dort prompt mit Verwünschungen wie »What about Antwerp? What about Gallipoli?« konfrontiert. Von einem zum anderen Moment, so belustigte er sich im Nachhinein in dem Essay »Election Memories« von 1931, stand ich da ohne Amt, ohne Unterhaussitz, ohne Partei und ohne Blinddarm. Der Ex-Kolonialminister, 48 Jahre alt, musste bis 1924 warten, ehe er mit Epping bei London einen neuen Wahlkreis gewann, der später in Woodford umbenannt wurde und sich damit für seine potenzielle Rückkehr in die Regierung qualifizierte. Es waren die einzigen Jahre zwischen 1901 und 1964, in denen er nicht im Parlament auf seiner natürlichen Bühne erscheinen konnte. Damals verlor er auch sein Einkommen als Politiker, das ihm zuletzt erlaubt hatte, seinen durchaus nicht bescheidenen Lebensstil zu bestreiten und die Familie zu ernähren. Das Salär eines Ministers stand bei jährlich 5.000 Pfund, nach heutiger Kaufkraft etwa 130.000 Pfund, was üppig war im Vergleich zur 400 Pfund Jahresdiät eines Abgeordneten. Churchill konnte auf kein Business, keine Rechtsanwaltskanzlei, keine Latifundien zurückgreifen, um sich außerhalb der Politik zu finanzieren. Dafür aber auf ein bereits vielfach bewiesenes literarisches Talent. Und das sollte von nun an für den Rest seines Lebens die eigentliche Einnahmequelle für ihn und die Familie werden. Politik war sein Beruf, aber sein Leben bestritt er als Autor. Nie mehr verließ ihn nun der Druck von Deadlines bei Verlagen und Redaktionen, aber er arbeitete termingenau und mit unerschöpflicher Energie. Ein literarischer Ausstoß von noch heute schier unbegreiflicher Fülle. Als erstes machte er sich an das mehrbändige Memoirenwerk »The World Crisis«, seine Darstellung des Ersten Weltkrieges. Etliche Assistenten halfen ihm bei der Sammlung und Durchsicht der Dokumente. Dieselbe Technik wandte er auch später an, als er junge Forscher aus Oxford und Experten für Militärgeschichte und andere historische Spezialgebiete bat, ihm bei seinen großen Geschichtswerken der 30er und 40er Jahre zu helfen. Zu einer Zeit, da Historiker durch Sperrfristen von 50 und mehr Jahren von regierungsamtlichen Quellen abgeschnitten waren, durfte Churchill beim Ausscheiden aus einem Ministerium jeweils Kisten von Papieren mitnehmen, aus denen er in »The World Crisis« lange Auszüge zitierte, wenn auch in einigen Fällen um der Geheimhaltung willen freiwillig zensiert. Nicht zuletzt aufgrund dieses Materials aus erster Hand galt das dreibändige Werk, zwei Nachtragsbände kamen 1929 und 1931 hinzu, lange Zeit als der authentische Abriss des Weltkriegsgeschehens. Der Vorschuss von 27.500 Pfund, den Churchill noch in seiner Zeit als Kolonialminister aushandelte, übertraf seine kühnsten Erwartungen. Er entsprach einer Summe von heute ungefähr einer Dreiviertelmillion Pfund. Diese Vorauszahlung setzte sich zusammen aus Zahlungen des englischen und des amerikanischen Verlegers sowie aus den Tantiemen für Vorabdrucke in beiden Ländern. 1921 war ihm zudem die Erbschaft aus einem irischen Trust zugefallen, den seine Großmutter Frances, Fanny, angelegt hatte und der nun jährlich ein Einkommen von 4.500 Pfund abwarf. Churchill stand also finanziell sehr gut da, noch ehe das politische Aus ihn im November 1922 ereilte. Zweifellos führte Churchills Gewohnheit zu diktieren dazu, dass seine historischen Werke »The World Crisis« 1923 bis 31, die vierbändige Marlborough-Biografie 1933 bis 38 und die sechsbändige Geschichte des Zweiten Weltkrieges 1948 bis 54, die deutsche Ausgabe umfasst, weil luftiger gedruckt, 12 Bände, sich zu Überlängen dehnten, sodass er selbst sie um der größeren Verbreitung willen nachträglich für gekürzte Ausgaben überarbeitete. Ich lebte vom Mund in die Hand, pflegte er zu witzeln. Oft brachte er noch im Fahnenstadium der entstehenden Werke umfangreiche Korrekturen an, was die Drucker verzweifeln ließ und ihm beträchtliche Zusatzkosten verursachte, die er in Kauf nahm. Auch dies ein Teil seiner Self-Expression. Churchill sah sein Leben immer als Teil der Familiensaga der Marlboroughs und insofern als Teil der Geschichte der britischen Nation. Geschichte und Autobiografie flossen bei ihm zusammen. Als Berichterstatter von Selbsterlebtem hatte er seine Kunst geschärft mit der Story of the Malakand Field Force, dem River War und den beiden Büchern über den Burenkrieg. In den Weltkriegen begriff er sich erneut als wichtigen Ingenieur im Maschinenraum des Demiurgen, im Zweiten Weltkrieg mit noch größerer Berechtigung als im Ersten. Arthur Balfour prägte 1923, nach Erscheinen der ersten zwei Bände von The World Crisis, das hübsche Bonmot, es handle sich hier um eine Autobiografie als Geschichte des Universums verkleidet. Streicht man einmal das maliziöse Universum und ersetzt es durch Weltkrieg, konnte Churchill durchaus einverstanden sein mit diesem Urteil. Im zweiten Band stellte er sich der Debatte um den historischen Wert seines Opus. »Ich muss gleich zu Anfang die Position eines Historikers abstreiten«, hieß es da. »Es obliegt mir nicht, mit meiner Bilanz und meinem Standpunkt ein abschließendes Urteil zu verkünden. Das muss anderen zu anderer Zeit überlassen bleiben.« Was ich hier vorstelle, ist ein Beitrag zur Geschichte. Das war reine Koketterie bei einem Autor, der sich durchaus anheischig machte, Geschichte zu schreiben, und zwar mehr als nur einen Beitrag dazu. Wie alle historischen Werke Churchills siedelte auch The World Crisis im Grenzland zwischen Geschichtsschreibung und Literatur. Beiseite ließ er Wirtschaft und Gesellschaft, Ideengeschichte, komplexe intellektuelle Zusammenhänge. Im Vordergrund stand die grandiose Erzählung eines historischen Dramas. Da er unleugbar Geschichte gemacht hatte, wollte er sich nicht das Vorrecht nehmen lassen, sie auch zu beschreiben. Für dieses Privileg fand er nach 1945, als er sich an die Niederschrift seiner Geschichte des Zweiten Weltkriegs machte, eine noch fantasievollere Rechtfertigung, wie wir sehen werden. Schon in einer Karikatur von 1923 kam das satirische Magazin Punch dem Doppelanspruch Churchills, Geschichte gemacht und beschrieben zu haben, sehr nah. Da sah man auf einem Sockel den lorbeerumkränzten Kopf Julius Cäsars, daneben Churchill, der seinen Minihut vor ihm zieht und sagt, »Wir beide haben Geschichte gemacht und sie geschrieben. Lass uns die Kopfbedeckung tauschen.« The World Crisis endet prophetisch, eingehüllt in eine berühmte Aufeinanderfolge von Fragezeichen. Ist dies das Ende? Soll es nur ein Kapitel in einer grausamen und sinnlosen Geschichte sein? Wird eine neue Generation geopfert werden, um die Bilanz zwischen dem Teutonen und dem Gallier auszugleichen? Werden auch unsere Kinder bluten und um Luft ringen auf zerstörter Flur? Oder wird aus den Feuern des Konflikts jene Versöhnung der drei großen Kombattanten entstehen, die ihren Genius vereinen und ihn Europa zum Wiederaufbau seiner Glorie schenken könnten, in Sicherheit und Frieden. Chartwell 1. 200 Siegel und 2000 Wörter pro Tag. Erbschaft und Vorschüsse erlaubten es Churchill, sich endlich seinen innigsten Wunsch zu erfüllen – Besitz zu erwerben in der Countryside mit dazugehörigem Land, die Vorbedingung für seine genussgeleitete Lebensweise. Clementine ahnte nichts Gutes, kannte sie doch den Hang ihres Mannes, aufgrund optimistischer Annahmen kommender Einkünfte die Gegenwart zu belasten. »Darling«, so schrieb sie ihm mahnend im Juli 1921, »lass uns unser neu gewonnenes Vermögen nicht mit Operationen aufs Spiel setzen, die wir nicht verstehen und die zu lernen wir nicht die Zeit haben.« Es half nichts. Churchill hatte sich in ein reichlich renovierungsbedürftiges viktorianisches Anwesen auf den North Downs-Hügeln der Grafschaft Kent verliebt, von dem man einen herrlichen Ausblick über das weite Land hatte, den Weald von Kent. Hier durfte sich der Abkömmling aus dem Hochadel gebührend aufgehoben fühlen in seinen Lebensgewohnheiten und Leidenschaften, vom Malen und den Maurerarbeiten bis zum ungestörten Diktieren und Redigieren, von der Pferde- und Kleintierhaltung bis zur politischen Einflussnahme auf die Händel der Hauptstadt. Chartwell mit seinen 22 Schlafräumen, großzügigen Empfangsfluchten und Bibliothekszimmern erwarb Churchill hinter dem Rücken von Clementine. Auf viele Jahre hinaus musste seine Frau die Last dieses Erwerbs tragen, was die Organisation der Verwaltung und den nötigen Umbau des weiträumigen Anwesens anging. Die Pflichten der Gastfreundschaft gegenüber einem Strom von Besuchern würden hinzukommen. In der Summe genau jene Operation, vor der sich Clementine gefürchtet hatte und die sie dann doch mit stoischer Bravour bewältigte. Persönlicher Kummer der Churchills unterminierte allerdings zeitweilig ihre nach außen gezeigte Unerschütterlichkeit. Im April 1921 erschoss sich Clementines Bruder William Hosier in einem Pariser Hotel. Churchills Mutter Jenny starb 2 Monate später nach einer Beinamputation an Wundbrand. Am schlimmsten traf es das Ehepaar, als im August ihr 4. Kind, Marigold, gerade 3 Jahre alt, nach einer Blutvergiftung starb. Ende des Jahres brach Clementine, von nervöser Erschöpfung gezeichnet, zusammen. Die Hoffnung auf ein wenig Zeit für uns beide ganz allein, von der sie ihrem Mann im März 1916 an die Front geschrieben hatte, ging einfach nicht in Erfüllung. Letztlich aber setzten sich bei ihr Widerstandskraft und Unbeugsamkeit durch. Und im September 1922 kam das 5. Kind zur Welt, Mary, die spätere Lady Soames, deren Bücher über die Familie eine Fundgrube auch für die Wissenschaft geworden sind. Der Aufwand für Chartwell war gewaltig. In den Betrieb fest eingebunden zählen wir in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg 8 oder 9 Hausdiener, eine Gouvernante, 2 Sekretärinnen, einen Chauffeur, 3 Gärtner, einen Stallburschen, einen Gutsverwalter sowie immer mindestens eine historische Hilfskraft. Die laufenden Ausgaben beliefen sich auf jährlich 10.000 Pfund, das Doppelte eines Ministergehalts. 2-mal stand Churchills Lebenstraum vor dem Aus. Nach Spekulationsverlusten in den USA in den frühen 30er Jahren und weiteren Einbrüchen an der Wall Street 1938, als Churchill fast sein gesamtes Vermögen verlor. Bernard Barrack, ein mächtiger amerikanischer Bankier und Freund Churchills, hatte diesem Aktienempfehlungen gegeben, die während der Rezession Mitte der 30er Jahre fehlschlugen. Das dafür geliehene Geld konnte Churchill nicht an seine Bank zurückzahlen, und so sah er sich 1938 sogar gezwungen, Chartwell zum Verkauf anzubieten. Vor der Kalamität des tatsächlichen Verkaufs rettete ihn der britische, in Österreich geborene Finanzier Sir Henry Strakosch, der Churchills Schulden beglich und seine gesunkenen Aktien übernahm. Mit Strakosch, einem entschiedenen Hitlergegner, hatte Churchill in den Jahren des Kampfes um die britische Wiederaufrüstung gegen Nazi-Deutschland nähere Bekanntschaft geschlossen. Aufgrund der jüdischen Abstammung seines Gönners wurde diese Bekanntschaft später von den Nationalsozialisten als Beweis für die Verbindungen des Judentums zur britischen Politik ausgeschlachtet. Zahlreiche Besucher haben über ihre Eindrücke von Chartwell und der Figur, um die sich dort alles drehte, geschrieben. Darunter auch ein gewisser James Scrimger Wedderburn, der es in den 1960er Jahren ins Oberhaus und dort zur Stellung eines Staatsministers im Foreign Office bringen sollte. Er durfte im September 1928 als junger Mann mehrere Tage in Chartwell logieren. In seinem Tagebuch notierte er sich am 21. des Monats: »Winston baut mit eigenen Händen eine Behausung für seinen Butler, wie auch eine neue Gartenmauer. Er verwendet auf seine Maurerarbeiten etwa 4 Stunden pro Tag. 90 Steine pro Stunde, ein ziemlich hoher Ausstoß. Dazu eine beträchtliche Zeitspanne jeden Tag für den letzten Band der World Crisis. Seine Ministerpapiere werden ihm jeden Tag aus der Treasury nach Chartwell gebracht.« Anfang September desselben Jahres teilte der Landedelmann von Chartwell Premierminister Stanley Baldwin frohgemut mit: Ich hatte einen wunderbaren Monat. Ich baute ein kleines Haus und diktierte ein Buch. 200 Siegel und 2000 Wörter pro Tag. Self-Expression à la Churchill. Lady Asquith, die Frau des Ex-Premierministers, notierte sich nach einem Besuch: In Chartwell konservierte er das Feuer, die Beschwingtheit und die Begeisterung der Jugend. Seine glückliche Familie, sein Enthusiasmus und seine schiere Aktivität bewahrten ihn vor der durchschlagenden Wirkung der Churchillschen Melancholie. So weit war es im Übrigen mit der glücklichen Familie nicht immer her. Die Wände vibrierten vom Lärm der Auseinandersetzungen, wenn vor allem Vater und Sohn Randolph wieder einmal aufeinanderprallten. »Wir empfinden eine tiefe, animalische Liebe füreinander«, reflektierte Churchill einmal. »Doch jedes Mal, wenn wir uns begegnen, endet es mit einem verdammten Krach.« In Chartwell hielt der Maler, Steinmetz, Autor und Politiker Winston Churchill Hof, in dem Gefühl, so etwas wie ein zweites Kraftzentrum auf der Insel zu bilden. Heute ist das Anwesen ein gepflegtes Juwel des National Trust, Jahr für Jahr von tausenden Besuchern angesteuert, die hier große Vergangenheit einatmen können. Das Schiff verlässt die sinkenden Ratten. Churchill wechselt erneut die Partei. Für Churchills Partei, die Liberalen, wurde nach dem Ersten Weltkrieg der politische Raum immer enger. Labour hatte es bei der Unterhauswahl von 1922 bereits auf 142 Sitze gebracht, mehr als die 116 der Liberalen, eine ominöse Entwicklung. Wenn sich aber eine neue Art von Zwei-Parteien-Landschaft herausbilden würde, was hieß das dann für Churchill und seine Hoffnung auf weiteren Aufstieg? Wo lag seine Heimat im Kaleidoskop der neuen Verhältnisse? Labour konnte es nicht sein. Längst hatte er sich angewöhnt, Labour als die große Gefahr für das britische Gemeinwesen zu attackieren, ähnlich wie außenpolitisch den Bolschewismus. Als die konservative Regierung unter Stanley Baldwin im Januar 1924 eine Vertrauensabstimmung verlor und Labour mit Ramsay MacDonald an der Spitze kurzfristig eine Minderheitsregierung bildete, von den Liberalen geduldet, brach für Churchill eine Welt zusammen. Der Sozialismus stand vor der Tür. Churchills weitere Schritte wurden von da an unausweichlich. Im März 1924 bot sich ihm bei einer Nachwahl die nächste Gelegenheit, wieder ins Unterhaus zu kommen, aber diesmal trat er nicht mehr als Liberaler an, sondern als unabhängiger Antisozialist. An Baldwin schrieb er kurz vor dem Wahltermin über die Verstärkung, die ich für Sie mitbringe. Handeln Sie jetzt mit Entschiedenheit, und wir werden für das nationale Interesse zusammenarbeiten können. Wenn das keine Bewerbung um eine Wiederaufnahme in die Reihen der Konservativen war. Die Nachwahl verliert Churchill knapp, es fehlen ihm 48 Stimmen. Dafür macht seine Annäherung an die Konservativen gute Fortschritte. Bei der Unterhauswahl im Oktober 1924 hat er sich bereits als neues Mitglied der Konservativen eingeschrieben, seine alte Heimat. Aber er ist vorsichtig und bittet Baldwin, ihn in Epping als unabhängigen Konstitutionalisten und Antisozialisten antreten zu lassen, um nicht allzu opportunistisch dazustehen. Der Erdrutschsieg der Tories, 419 Sitze zu 151 für Labour und nur noch 40 für die Liberalen, bringt auch Churchill ins Unterhaus zurück, dem er auf weitere 40 Jahre angehören wird, bis zum Oktober 1964, drei Monate vor seinem Tod. Was noch mehr überrascht, Stanley Baldwin betraut ihn am 6. November mit einem Spitzenressort, der Treasury, dem Finanzministerium, das schon Churchills Vater Randolph 1886, wenn auch nur kurz, angeführt hatte. Winston kann sich jetzt mit der Robe Lord Randolphs schmücken, die er in all diesen Jahren wie eine Reliquie verwahrt hat. Es ist sein zweiter Parteiwechsel, ein Vorgang, den die Briten Crossing the Floor nennen, den Übertritt von einer Seite des Unterhauses zur anderen. Zum zweiten Mal hat das Schiff die sinkenden Ratten verlassen, hat sich Churchill von einer vom Untergang gezeichneten Partei getrennt. In der jüngeren Vergangenheit wäre es damit um einen Politiker geschehen gewesen. Niemand hätte ihm mehr irgendetwas abgekauft und schon gar nicht wäre er mit einem Schlüsselressort belohnt worden. Ein doppelter Parteiwechsel war auch in der englischen Parlamentsgeschichte eine absolute Seltenheit. Und dann vollzog ihn ausgerechnet Churchill, von dem man wusste, dass er keiner Partei so sehr ergeben war wie sich selbst und seinem Stern. Aber er hinterließ bei seinen Wechseln keine ideologischen Scherben, da er sich auch nie ideologisch fesseln ließ. Er war eben immer nur er selbst, the author of himself, dazu ausgestattet mit unbändiger Energie und Arbeitswut. Die waren jetzt erneut gefragt. Baldwins Entscheidung zum Trotz grollten viele Konservative dem Turncoat Churchill noch immer für seinen Austritt 1904 und dafür, wie er 1910 zusammen mit Lloyd George seine Breitseiten gegen sie und ihre politischen Werte gefahren hatte. Churchill hielt es daher für ratsam, seinen zweimaligen Wechsel zu erläutern. Er tat es 1927 mit einem Aufsatz unter dem Titel »Beständigkeit in der Politik«. Überzeugung oder Opportunismus, das waren die Gegensätze, denen er sich stellte. Argumentationshilfe holte er sich bei einem berühmten Essay des amerikanischen Autors Ralph Waldo Emerson über Self-Reliance aus dem Jahr 1841, die Kunst, sich selbst treu zu bleiben. Darin stand ein Satz, der noch heute zum Schatz englischer geflügelter Worte gehört und den Churchill gleich im zweiten Absatz seines Textes wie eine Trophäe zitiert. A foolish consistency is the hobgoblin of little minds. Was man übersetzen könnte mit törichte Konsequenz ist der Kobold kleiner Geister. Anhand dieser Aussage entwickelt Churchill dann seine Gedanken zum Thema Veränderung und Treue. Die einzige Art und Weise, wie der Mensch unter wechselnden Umständen beständig bleiben kann, so argumentiert er, ist, sich mit ihnen zu wandeln und doch seinem beherrschenden Sinn und Zweck treu zu bleiben. Der Satz ist von raffinierter Zweideutigkeit. Wenn es Churchills beherrschender Zweck war, sein Dominant Purpose, wie es im Original heißt, im Spiel um die Macht voranzukommen, dann musste er zweimal die Partei wechseln, weil er mit den Tories 1904 und mit den Liberalen 1924 in der Sackgasse der Opposition gelandet wäre, also der politischen Ohnmacht. Das wäre auf die Anklage Opportunismus hinausgelaufen. Wenn dagegen mit dem beherrschenden Sinn und Zweck seine Überzeugungen von Freihandel, Fortschritt und kapitalistischer Wirtschaftsordnung gemeint waren, so rechtfertigte auch dies den doppelten Parteiwechsel. Denn 1904 propagierten die Konservativen Protektionismus. Und 1924 widerstanden die Liberalen in Churchills Augen nicht entschieden genug der Gefahr des Sozialismus, während er selbst treu zu den Ideen hielt, mit denen er ursprünglich ein Tory und später ein Liberaler geworden war. Das wäre eine Entlastung vom Vorwurf der Untreue gewesen, nach dem Motto: Nicht ich habe mich geändert, sondern die Partei, der ich jeweils angehörte, war eine andere geworden. Eigentlich war er immer konservativ, mit kleinem K, auch in seiner Zeit bei den Liberalen, verpflichtet dem Empire, der Monarchie und der leutseligen Verantwortung für die weniger Privilegierten. Dies setzte sich von nun an bei ihm durch. Finanzminister und Abrüster. Großbritanniens Wirtschaft befand sich nach dem Krieg in beklagenswertem Zustand. Es herrschten Armut, Unterernährung, Arbeitslosigkeit, vor allem in Nordirland, Wales und Schottland und dem Norden Englands, hervorgerufen durch das dramatische Abfallen der industriellen Leistung im Vergleich zur Vorkriegszeit und die Störungen des Welthandels während der Kriegsjahre. Die einzige Hoffnung für die britischen Exportindustrien, so argumentierte man in der Politik und in der Bank of England, lag in der Stabilisierung des Pfundes durch Abbau der Importzölle und Wiedereinführung des 1919 aufgehobenen Goldstandards. Aber die Kosten von Produktion und Energie stiegen weiter an, weswegen Baldwins Regierung auf neue Investitionen in Industrieanlagen setzte und auf eine Reduktion der Löhne. Schon im Juli 1925 verkündete er, alle Arbeiter dieses Landes müssen eine Senkung ihrer Löhne in Kauf nehmen, um der Industrie wieder auf die Beine zu verhelfen. Der neue Finanzminister fand sich somit mit zwei Brandherden konfrontiert: der Unzufriedenheit in der Arbeiterschaft und der Fixierung des Pfundes auf die Vorkriegsparität zur amerikanischen Leitwährung von $4,86. Letztere war ein riskanter Schritt. Das Pfund war mit der neuen Parität grotesk überbewertet. Die Politik des teuren Geldes bei gleichzeitiger Aufhebung der Importzölle konnte nur in Deflation münden, auf die Löhne drücken und die Arbeitslosigkeit im Industriesektor steigern. Es war eine Finanzpolitik, die Vorteile für die Businesswelt mit ihren Verbindungen zur Wall Street brachte, nicht aber für die lohnabhängigen Menschen. Kein Wunder, dass John Maynard Keynes, der Prophet expansionistischer Geldpolitik, heftig gegen den Goldstandard polemisierte, in einem Pamphlet, das er »The Economic Consequences of Mr. Churchill« nannte. Aber was konnte der finanzpolitische Novize dagegen unternehmen? Nur wenig, außer zuhören. Bei Admirälen, Generälen und dem Umgang mit militärischen Zahlenkolonnen kannte er sich aus. Aber seine Intuition sagte ihm nur wenig darüber, wie der Rat seiner finanzpolitischen Stichwortgeber zu bewerten sei. So folgte er beim Goldstandard der gängigen Orthodoxie, womit er die Konservativen und die City, das Londoner Finanzzentrum, beeindrucken konnte. Ohnehin fiel genug Steuerung der nationalen Geschäfte in seine Obhut, was aus den jährlichen Budgetverhandlungen im Parlament eine große Vorstellung des Schauspielers Winston Churchill machte. Wieder rückte die Senkung öffentlicher Ausgaben an die Spitze seiner Prioritäten. Und wieder war es die militärische Verteidigung des Landes, bei der er das Sparskalpell ansetzte. Die fatale Entscheidung für die Festsetzung des Goldstandards, der 1931 als einer der Gründe für die Weltwirtschaftskrise wieder abgeschafft wurde, sowie der Generalstreik von 1926 prägten das Bild seiner 5 Jahre als Staatskanzler. Der Arbeitskonflikt begann Anfang Mai 1926 mit einer Aussperrung von nahezu 1 Million Bergarbeitern, die gegen die Forderungen der Grubenbesitzer nach 1 Stunde mehr Arbeit pro Tag bei gleichzeitiger Kürzung der Löhne um 13% protestierten. Wie immer schlug Churchill im Kabinett und in der Öffentlichkeit die härtesten Töne an. Man hatte noch im Ohr, wie er gegen die Bolschewisten und die neue sozialistische Gefahr zu Felde gezogen war. Diesmal gründete er kurzzeitig eine Propagandazeitschrift, die British Gazette, ein Scharfmacherblatt, das seine Reputation als rotes Tuch bei den Arbeitern und gemäßigten bürgerlichen Kreisen nur festigen half. Aber der Streik brach in sich zusammen und die Bergarbeiter kehrten in die Stollen zurück. Die lohnlose Zeit hatte sie zermürbt. Nach Streikende schlug Churchill sofort versöhnliche Töne an und bemühte sich für die Bergarbeiter einen Fair Deal herauszuholen, treu seiner Maxime, kämpfen bis zum Sieg, aber Großmut gegenüber den Besiegten. Im Kabinett plädierte er für unabhängige Instanzen zur künftigen Schlichtung von Arbeitskonflikten, für ein Dreiertreffen zwischen Unternehmern, Gewerkschaftern und der Politik, sowie dafür, dass jede Verringerung der Löhne in Zukunft mit einer Senkung der Profite der Grubenbesitzer einhergehen müsse. Ein gewagter Vorschlag für einen konservativen Politiker. Es wurde jedoch alles abgelehnt. Das Kabinett empfahl den Unternehmern und den Bergarbeitern, sich untereinander zu einigen. Immerhin machte Churchill Mittel frei für durch den Streik in Not geratene Familien, wie auch für den Bau neuer Bergarbeitersiedlungen. Für Englands weitere Geschichte wurde ein anderer Schritt Churchills bedeutsamer. Als Finanzminister schwächte er in diesen Jahren den britischen Militäretat unter dem Furor seiner Sparpolitik. Bei der Frage, wo im Haushalt man kürzen konnte, kam ihm entgegen, was er zu sehen glaubte: Friede und Entspannung. Hatte er nicht bereits 1919 als Kriegsminister die Ten-Year-Rule durchgesetzt? Gegenüber dem inzwischen ins Oberhaus beförderten Lord Balfour erläuterte er im Juni 1928 noch einmal seine zugrunde liegende Einschätzung. Ein großer Krieg ist in keiner Weise wahrscheinlich. Und daher besteht für uns auch keine Notwendigkeit, in permanenter Bereitschaft zu stehen, wie wir das vor 1914 für nötig hielten. Ergo, die Kosten für Verteidigung dürfen gesenkt werden. Gewiss, 1928 war Hitler noch kein Faktor, aber der damalige Chef der Marine, Admiral David Beatty, hatte recht mit seinem prophetischen Kommentar: Die Politiker behaupten, es gebe keine auswärtigen Gefahren. Das mag so sein, aber wenn, dann nur dank der Tatsache, dass wir stark sind. Sobald wir schwach werden, schießen die auswärtigen Gefahren wie Pilze aus dem Boden. Diese Erkenntnis war auch für Churchill selbstverständlich, als er nach 1933 zum unablässigen Warner vor der deutschen Aufrüstung wurde, der England in seinen Augen nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen hatte. 8 Jahre früher klang es jedoch anders bei ihm. Es verwundert nicht, dass er im ersten Band seiner Geschichte des Zweiten Weltkrieges, der nacherzählt, wie die englisch sprechenden Völker durch ihren Unverstand, ihre Sorglosigkeit und Friedfertigkeit es zuließen, dass die Bösen aufrüsteten, sein Wirken als entschiedener Abrüster vollständig überging. Der Abwärtstrend bei der britischen Verteidigung im Verlauf der 20er Jahre war dramatisch. 1919-20 lag der Etat bei noch nachkriegsbedingten 766 Millionen Pfund. 1932-33 belief er sich auf 102 Millionen. Der Staatssekretär im Finanzministerium, Sir Warren Fisher, sprach später von einer Konversion zu militärischer Impotenz. Fabriken für Waffen und Munition schalteten auf andere Produktionen um und waren so unterbesetzt, dass bei Ende der Ten-Year-Rule im März 1932 ganze Industriezweige von Grund auf neu aufgebaut werden mussten. Hatte Churchill verdrängt, was er in den Schlussabsätzen der World Crisis beschwörend formuliert hatte? Lasst uns auch nicht einen Augenblick lang glauben, die Gefahr einer neuen Explosion in Europa sei vorbei. Marinechef Beatty jedenfalls war verzweifelt. Dieser außerordentliche Kerl Winston ist verrückt geworden, wirtschaftlich verrückt. Kein Opfer ist ihm groß genug, um zu erreichen, was er in seiner Kurzsichtigkeit als Allheilmittel anpreist, einen Schilling Einkommensteuer zu sparen. Die Jahre in der Wildnis. Der Großschriftsteller. Man nennt das Jahrzehnt Churchills zwischen 1929 und 1939 seine Wilderness Years, ein Begriff, den er selbst nach 1945 prägte. Es waren die Jahre, in denen er sich ohne politisches Amt Gehör verschaffen musste, aber aufgrund mancher Wolten seiner Meinungsbeiträge immer weniger ernst genommen wurde. Am Anfang stand der Wahlverlust der Konservativen am 30. Mai 1929, als die Labour-Partei die höchste Zahl von Parlamentssitzen in ihrer noch jungen Geschichte errang, 288 gegenüber den 260 der Tories, und zusammen mit den Liberalen, die auf 59 Sitze kamen, eine Koalition bildete, mit Ramsay MacDonald als Premierminister. Die Konservativen wanderten in die Opposition und Churchill, inzwischen 54 Jahre alt, mit ihnen. Diesmal traf es ihn allerdings nicht ganz so hart wie 1922, denn er hatte wenigstens seinen Wahlkreis Epping verteidigen können. Mehrfach bewarb er sich um die Rückkehr in ein politisches Amt, besonders nach 1935, als Stanley Baldwin neuer Regierungschef wurde, wovon sich Churchill die Wiederbelebung seiner Fortünen erhoffte. Vergebens. Die Einladung blieb aus, was den damals 60-Jährigen glauben ließ, die Geschichte habe ihn abgehängt, seine politische Laufbahn sei beendet. Was ihm blieb, war das Schreiben, die Autorschaft. Sofort rückte 1929 das Marlborough-Projekt in den Vordergrund, die Idee, seinen illustren Vorfahren zu rehabilitieren gegenüber dem abschätzigen Urteil des großen Historikers Thomas Macaulay, der Marlborough in seiner Geschichte Englands als reinen Opportunisten geschildert hatte, bereit, sich jedem neuen Monarchen anzuschmeicheln und frühere Gönner zu verraten. Während Maurice Ashley, der gerade sein Geschichtsstudium in Oxford abgeschlossen hatte, die Materialien für das Werk zu sichten begann, für das erneut immense Vorschüsse sprudelten, begab sich Churchill 1929 zunächst auf eine längere Vortragsreise durch Kanada und die USA, begleitet von seinem 19-jährigen Sohn Randolph, seinem Bruder Jack und dessen Sohn John. Auch die Mahlutensilien durften bei dieser Reise nicht fehlen. Die Gruppe durchquerte Kanada von Quebec bis Vancouver in einem luxuriösen privaten Eisenbahnwaggon. Eine Geste des Stahlmagnaten Charles M. Schwab, dem Churchill einst als Rüstungsminister lukrative Aufträge vermittelt hatte. Von Seattle ging es weiter nach Kalifornien, zu einer Begegnung mit dem Zeitungstycoon Randolph Hearst, der mit dem berühmten Gast sogleich einen üppigen Vertrag über mehrere Artikel für sein Imperium abschloss und ihn bei einem Lunch in den MGM-Studios mit Charlie Chaplin und anderen Hollywood-Größen bekannt machte. In New York sang Churchill wieder das hohe Lied der angelsächsischen Familienbande, nachdem er zuvor das unnachgiebige Beharren der USA auf Rückzahlung der britischen Kriegsschulden gegeißelt hatte. Den 20. Oktober, den schwarzen Dienstag, an dem die Aktienmärkte kollabierten, erlebte er in seinem Hotel in New York. Später erinnerte er sich, genau unterhalb meines Fensters warf sich ein Mann 12 Stockwerke weit in die Tiefe und wurde in die Stücke gerissen, was große Unruhe verursachte und die Feuerwehr auf den Plan rief. Durch den Crash der Aktienmärkte verlor Churchill mehr als 10.000 Pfund. Eine hohe sechsstellige Summe nach heutiger Rechnung. Die Weltwirtschaftskrise warf einen Schatten über seine ökonomische Sicherheit. In Chartwell wurden die Lichter ausgeschaltet und die meisten Räume mit Laken verhängt. Nur Churchills Arbeitszimmer blieb zugänglich. Die Familie bezog ein kleines Nebenhaus, das eigentlich für den Butler vorgesehen war. Churchill antwortete auf die Lage mit einer geradezu frenetischen Mobilisierung seiner Kreativität. Das Auskommen der Familie musste gesichert, der gewohnte Lebensstil erhalten bleiben. Sein Marktwert als Autor hatte zum Glück nicht gelitten, und durch einen Strom von neuen Publikationen und begleitenden Essays, zusammen mit schon fertigen Projekten, erholten sich seine Finanzen überraschend schnell. Gefragt war vor allem der Journalist und Kolumnist Churchill. Die Zahl seiner Zeitungsaufsätze und Artikel in diesem Jahrzehnt schwankt in der Literatur zwischen 700 und 800, wobei er großes Talent im Recycling seiner Worte entwickelt hatte. Diese konnten einmal in Magazinen oder Tageszeitungen, dann unverändert in dem Buch erscheinen, an dem er gerade arbeitete. Derartige Reprisen finden sich bereits im 4. Band der World Crisis, The Aftermath, 1929, den er noch in seiner Zeit als Finanzminister beendet hatte. Damit zündete er gleichsam die zweite Stufe seiner literarischen Karriere in den Wilderness Years. Auf The Aftermath folgten seine Jugenderinnerungen, My Early Life, 1930, auch sie noch im Amt so gut wie abgeschlossen. Die Marlborough-Biografie war bereits vertraglich zugesagt, aber statt sich ihr jetzt ausschließlich zuzuwenden, stürzte sich Churchill erneut auf das Geschehen des Ersten Weltkriegs und diktierte einen 5. Band, diesmal über The Eastern Front, die Front im Osten. Kräftig unterstützt wurde er dabei von Zulieferungen aus Fachkreisen, da dieser Ausschnitt des Krieges ihm am wenigsten vertraut war. Das Buch, das 1931 erschien, war ein Potboiler, geschrieben, um Churchills Kasse aufzubessern. Dazu diente auch seine zweite USA-Reise in diesen Jahren, im Winter 1931-32, die er antrat, obwohl die amerikanischen und britischen Verleger sich verzweifelt fragten, wann denn wohl das Manuskript für den ersten Band der Marlborough-Biografie auf ihren Tischen landen würde. Doch erst mussten die Vortragshonorare verdient werden. Diesmal hätte Amerika allerdings Churchill fast das Leben gekostet. Gewohnt an den britischen Linksverkehr, überquerte er am 13. Dezember 1931 in New York auf dem Weg zu seinem Freund Bernard Barrack die Fifth Avenue, ohne die ganz andere Richtung des amerikanischen Verkehrs zu beachten. Ein Auto fuhr ihn an. 2 Monate lang war er, seinen eigenen Worten nach, ein Wrack. Er holte sich aber in Nassau auf den Bahamas so weit, dass er seine Tournee durch ganz Amerika mit 40 Vorträgen unter großen Beschwerden fortsetzen konnte. Der eiserne Wille, der uns schon beim Schüler Churchill begegnet war, verließ ihn auch jetzt nicht. 1933 erschien dann endlich der erste Band von Marlborough, His Life and Times. Bis zur Beendigung 1938 wuchs das Opus auf 4 Bände an. 1932 wurde noch rasch ein Sammelband von Churchills Aufsätzen und Artikeln aus den 20er Jahren publiziert, mit dem bezeichnenden Titel Thoughts and Adventures, Gedanken und Abenteuer. Dem folgte 1937 ein meisterhafter Band mit Essays, Great Contemporaries, von denen der Churchill-Biograf Roy Jenkins schreibt, sie bleiben ein sehr heller Stern in der Konstellation von Churchills literarischem Œuvre. Sammelbände seiner Zeitungsaufsätze und Unterhausreden zur Sicherheitspolitik, Step by Step und Arms and the Covenant rundeten das Bild des Großschriftstellers ab. Doch als reiche das alles nicht, trieb es Churchill immer wieder zu neuen Ideen. Ein größerer Plan war bereits 1929 in New York ausgeheckt worden, in Gesprächen mit seinem amerikanischen Verleger Charles Scribner. Diesmal schwebte Churchill eine Gesamtschau der englischsprachigen Völker vor. Eine Nacherzählung der Geschichte Englands, seines Empires und der USA als Geburtshelfern der modernen Freiheitsrechte. Die Verhandlungen über dieses Projekt zogen sich in die Länge, bis im Dezember 1932 schließlich der Londoner Verlag Cassell die Rechte an dem auf mehrere Bände angelegten Werk Geschichte der englischsprachigen Völker erwarb. Dabei war der erste Band der Marlborough-Biografie noch nicht einmal erschienen. Unter manischem Hochdruck machte sich Churchill nach Beendigung von Marlborough, His Life and Times, im August 1938 an die Erfüllung des Vertrags mit Cassell. Während die Sudetenkrise alle politischen Sehnen spannte und der kommende Krieg seine Schatten vorauswarf. Als Hitler Polen überfiel, arbeitete Churchill gerade an ersten Druckfahnen schon fertiger Kapitel. 3/4 des Manuskripts waren beendet, ehe er es unter dem Anprall der Kriegsereignisse zurückstellen musste, um es erst als 80-Jähriger wieder aufzugreifen. Zwischen 1954 und 1958 vollendete er, kaum lagen die 6 Bände über den Zweiten Weltkrieg hinter ihm, auch dieses Großprojekt in 4 Bänden. Eine Produktivität von barocken Proportionen. Robert Rhodes James nennt Churchills Gedächtnis napoleonisch. Churchill diktierte in einem Fluss, oft noch im Auto zwischen Chartwell und London oder sogar bei Maurerarbeiten. Die Sekretärinnen mussten sich meist bis 2 oder 3 Uhr morgens bereithalten, ob für Buchprojekte, für Reden oder die Korrespondenz. »Jedes Buch war ein Abenteuer«, schrieb er. »Anfangs ein Spielzeug, ein Amüsement, wurde es bald eine Geliebte, dann ein Beherrscher, schließlich ein Tyrann.« Die literarische Spur Churchills über 60 Jahre hinweg ist im Gedächtnis der Gegenwart fast verschüttet. Dabei gehört sie untrennbar zu seiner Persönlichkeit und ergänzt sie um bedeutende Facetten. Sein erstes Buch veröffentlichte er noch unter Queen Victoria, sein letztes unter Elizabeth II. Was er immer erhielt, war Hilfe bei den Recherchen, so auch für die Geschichte der englischsprachigen Völker von dem jungen Oxforder Dozenten Alan Bullock, der später mit Hitler, A Study in Tyranny berühmt wurde. Aber was Churchill mitbrachte, war sein Talent für harte Arbeit, seine Leidenschaft für das jeweilige Thema, seine enorme Konzentrationsfähigkeit und die Liebe zur Sprache und ihre literarischen Möglichkeiten. Der Historiker George Macaulay Trevelyan hatte recht, als er in den 30er Jahren einmal aus Cambridge an Churchill schrieb, »Solange es Sie unter uns gibt, kann man nicht behaupten, dass die Kaste der Staatsmänner, die zugleich hommes de lettres sind, ausgestorben sei.« Von welcher politischen Figur ließe sich Gleiches heute sagen? Churchill sucht eine klare Linie. Das Bild von dem Mann, wie er zu Anfang der 30er Jahre vor den Zeitgenossen stand, auch in seiner äußeren Erscheinung, begann sich zu verändern. Churchills Figur war fülliger geworden und nahm gravitätische Züge an. Damals fing er an, gelegentlich seinen unmutigen Gesichtsausdruck aufzusetzen, diesen verhangen dunklen Blick, den Yusuf Karsh mit einer Fotoserie 1941 weltberühmt machen sollte. Churchill näherte sich äußerlich mehr und mehr seiner Erscheinung der Jahre nach 1940 an, welche die Welt am besten in Erinnerung hat. Öffentlich trug er gerne Wohlwollen zur Schau, Leutseligkeit, fast der Abklatsch eines aristokratischen Habitus. Damit kontrastierte seine private Gewohnheit, sich nicht viel mit Leuten abzugeben, die er noch nicht kannte oder die ihn langweilten. Lieber sah er die vertrauten Gesichter seiner Umgebung, seiner Freunde. Dienerschaft war für ihn inzwischen selbstverständlich. Freilich ohne, dass er die Arroganz an den Tag gelegt hätte, die der gehobenen Klasse in Downton Abbey unterstellt wird.